Endlich sind wir da an diesem entspannten Dienstagabend und den Rest habe ich vergessen. Willkommen zu einem Pantastic-Abend voller Ameisen und Spaß und Spaß in der Welt der Ameisen. Wir spielen heute ein Endzeit-One-Shot. Wir haben uns gerade alle unsere Charakter zusammengebaut und werden gleich in die Welt des Imperiums abtauchen. Der Hintergrund ist folgender. Es gibt eine Müllkippe und auf der sind mehrere Ameisenreiche und die sich gegenseitig bekriegen, behandeln und Spaß miteinander haben. Und mal gucken, wie unsere 5 Ameisen, die wir hier an den Tischen haben, damit interagieren. Ich habe ein kleines Abenteuer selber geschrieben. Mal gucken, wie weit wir daran kommen. Es soll aber halt hauptsächlich dazu dienen, so ein bisschen die Welt zu zeigen. Das meiste, worauf ich mich beziehe, ist aus dem Grundregelwerk. Ich habe so ein bisschen meinen eigenen Flavor mit reingepackt. Hast du das aber quasi selber entworfen? Ja, ich habe tatsächlich etwas Eigenes entworfen und habe versucht, den Ton im Ton des Abenteuers so ein bisschen den Ton des Grundregelwerks beizubehalten, um so ein bisschen die Stimmung zu erzeugen, die das Ganze hat. Ja, das Ganze wird wahrscheinlich wieder so 3-4 Stunden dauern. Nicht viel länger, weil dann schlafe ich, glaube ich, hier ein. Ich immer noch ganz schön kaputt von Sonntag bin. Und vergessen. Und ja, wir hoffen, dass wir einen guten Überblick über das Ganze geben können. Wir haben uns selber mit den Regeln relativ eingehend beschäftigt. Wir haben sie uns alle durchgelesen und wir haben uns alle Gedanken drüber gemacht und wir haben drüber geredet, aber es ist trotzdem ein komplett neues System, also habt bitte ein wenig Geduld. Wir lernen das genauso gut, wie ihr gerade kennen. Und ich würde sagen, am Ende machen wir nochmal so eine kleine Fazitrunde, wie sich das alles angefühlt hat, ob ihr euch wohlgefühlt habt im Körper einer Ameise. Gibt es übrigens ein gutes Buch drüber, wo eine Frau von einer Weltraumtoilette erschlagen wird und als Ameise reinkarniert wird. Erstaunlich. Ja, deshalb würde ich sagen, wir heben uns sämtliches Gelaber für nach unserem Intro auf, das wir bringen. Auch wenn es heute keine Ameisen sind. Genau. Die euch da entgegengucken. Genau. Und dementsprechend. Also, ich weiß nicht, welches Intro du meinst, aber. Unser Intro, dachte ich. Das normale. Oder ist nicht vorbereitet. Oder haben wir unser Special-Intro? Bist du denn so lieb und gibst uns die Dice Traces? Das haben wir in der Aufregung völlig entgeistert. Okay, es ist anscheinend kein Intro vorbereitet. Dann singen wir. Singen wir nicht. Meine Damen und Herren, kauft bei Netto. Xbox Pack. Seid dabei, Xbox Pack. Mit Drachen und Wahnsinn. Schnell, gibt es weiter. Es fängt großartig an. Dankeschön. Ja, jegliche Anzeichen von Professionalität wurden ausgemerzt. Und so beginnen wir. Und ich kann ja einmal kurz. Ich bin eine Biene. Ihr könnt euch einmal kurz vorstellen, bitte alle. Die Charakterzüge, die ihr euch in der kurzen Zeit angeeignet habt, könnt ihr schon mal einmal zur Schau stellen. Wir fangen einmal ausnahmsweise hier links an bei einer Ameise namens 8055-L. Guten Abend, mein Name ist Linus Benner und ich spiele heute Boss, die Prinzessin-Ameise. Ich bin eine Blattschneider-Ameise, ich trage ein süßes Diadem, ich bin allgemein sehr süß. Damit gebe ich weiter. Guten Abend, mein Name ist Julian Harder und ich spiele heute eine Söldner-Ameise namens 84884-J, auch bekannt als Baba. Und ich spiele eine Söldner-Ameise, die sich zum Ziel gemacht hat, Rejader zu werden. Ja, ich bin Hendrik Müller. Ich spiele heute die Ameise 1337-H und das ist eine Feuerameise, eine rote Feuerameise und deswegen die ist unter der Feuerteufel, die hat so Bock auf Feuer und diesen Söldner und möchte den kaputt machen, ihren Gegner. Ja, moin, ich bin Brian Sommer und spiele heute die Tapinoma Cecile, die duftende Hausameise 21880-BD, auch genannt Sibo. BD. Guten Tag, mein Name ist Justus Beckmann und ich möchte mich vorab bei allen Podcast-Hörern entschuldigen. ich spiele die Ameise namens 25582-K, auch genannt Kip. Und ich bin eine Ritterameise, ich bin aber auch nur gewollt, weil ich einen unfassbaren Speichelfluss habe. Kehr mich behindert beim Sprechen. Ich komme nicht allein. Mein Name ist Leon Cornelis Getöde und ich bin der Krabbelmeister heute Abend, der vom Regelwerk designierte Spielleiter. Ich möchte noch einmal in Anlehnung an unseren schwarzen Augenmundschutz sagen, ich habe eben dreimal gewürfelt. 107, 105 und 93. Ja, und das Spielsystem ist in dem Fall darauf ausgelegt, möglichst niedrig zu würfeln. Das 107. Also eine doppelte 0 und eine 7 ist eine 7. Eine 7. Eine 7? Ja klar, sonst geht's ja, kannst du ja keine Zahlen unter 10. Das wird der beste Abend meines Lebens. Eine 100, eine 90 und eine 10. Ja. Also, erzählt es euren Eltern, Linus Benner ist dumm. Handys aus. Alle ja. Handys aus. Ja. Flugmodus. Ja. Wir haben keine Handys. Irgendwer ist nicht hier Schlingel. Wir werden heute versuchen, möglichst niedrig zu würfeln. Das System basiert nicht wie bei unserem Lieblingssystem auf einem D20, sondern auf zwei W10 bzw. einem D100. Das ganze Regelwerk ist auf Deutsch, was für mich sehr ungewohnt ist. Das heißt, wir werden all over the place sein mit Ws und Ds und Zahlen und so weiter. Deshalb, ja, sorry schon mal dafür. Ansonsten, ja, denke ich, dass wie bei D&D sich die Regeln recht einfach von selbst erklären. Es wird wieder Checks, Proben, nennt es wie ihr wollt, geben. Die Dungeons and Dragons. Auf unterschiedliche Talente. In dem Fall sind das Kraft, Mut, Instinkt und Geschicklichkeit. Und ja, es ist wie gesagt, es ist sehr gestreamlined, was mir sehr gut gefällt, weil es halt das Regelwerk auf 7 Seiten Unterschlupf findet. Ha. Und ich werde einmal kurz den kurzen offiziellen Einführungstext verlesen und werde mich dann in den Einführungstext meines kleinen Abenteuers hineinbewegen. Und dann geht's auch schon los mit unserem Endzeit-One-Shot. Möge die Ameisenmacht mit euch sein. Wie immer! Lange Zeit glich das Imperium, auch unendliches Königreich, einem Paradies. Grüne Hügel, gigantische Bäume mit gelben Blätterdächern und Flüsse aus süßem Nektar, der aus dem zurückgelassenen silbernen Türmen der Götter floss, durchzogen die Lande der damaligen Königin Anthea. Doch die Königreiche der Ameisen sehen heute anders aus. Am Tag des Zorns schickten die bösen Götter ein Monstrum, das so groß war, dass es bis zum Himmel reichte. Auf runden Beinen rollend und mit eisernen Schaufeln, Mandibeln bewaffnet, walzte das Ungetüm gewaltsam durchs Imperium und zerstörte sämtliche Burgen, Städte und Außenposten. Wie durch ein Wunder blieben 7 Eier tief unter der Erde unversehrt. Nur wenige Wochen später schlüpften die Nachkommen, gruben sich mühsam einen Weg an die Oberfläche und fanden sich in einer Welt vor, die einem Trümmerhaufen glich. Die Nachkommen blieben am Leben und pflanzten sich fort und wurden immer wieder Zeuge der Stahlgiganten, riesige Maschinen auf rollenden Beinen, die allerhand geheimnisvolle Dinge aus Metall, Blech und Schmutz brachten und zu Hügeln aufschütteten. Die große Flut im Jahr 111 tat ihr Übriges und schuf ein Meer aus Wasser rund um den Kontinent. Noch heute verehrt man die Alten aus der Asche, die den Tag des Zorns überlebten und den Grundstein des Imperiums legten. Endzeit spielt auf einer stillgelegten Müllkippe in einem Vorort. Die Zone ist ca. 25 Trilliarden Ant-Quadratmeter hoch, groß, und 7 Königreiche unterteilt. 3 davon sollen als Anregungen in der Stelle vorgestellt werden. Unsere Reise führt uns in den Blattknisterwald im Süden des Königreichs Knusper, eines der 7 Reiche des Imperiums. Knusper ist ein Ort der Dekadenz und des Hedonismus. Ein schier unerschöpflicher Vorrat süßer und salziger Köstlichkeiten werden tagtäglich aus den Winkeln des enorm mehrstöckigen Metallkastens gefördert, der den Hofstaat von Antipasti, der Königin, beheimatet. Der Hof von Königin Antipasti besteht aus Sykophanten und Hofschranzen aus Mitgliedern aller Ameisenvölker, die sich von den bediensteten Honigtopfameisen mit dem dickflüssigen Nektar volllaufen lassen, während die millionenstarke Arbeiterschaft des Reiches unablässig schuftet. Der Appetit der Königin wächst mit ihrem Körperumfang und ihr Hofstaat ist stets bemüht, durch süße Geschenke ihre Gunst zu erlangen. Eure Geschichte in den Grenzlanden des Königreichs Knusper, nahe der westlichen Küste, um genau zu sein, beginnt nun. Ein kleiner Schwesternstaat hat hier seine Heimat im moosigen Boden zwischen überwachsenen Ziegelruinen errichtet. Tributzahlungen in Form von diversen Leckereien aus den Sirupminen, den festgetrockneten Überbleibseln eines einstigen Picknicks, werden pünktlich geleistet und die herrschende Gräfin Marie Antoinette Eine entfernte Brutschwester der Antipastis ist stets bemüht, ihren Stand am Hof der Königin zu verbessern. Gemeinsam mit ihrem strategischen Berater, obersten Feldherrn und Gemahl Marcus Antonius, hat sie einen Plan ersonnen, wie sie sich ihren Platz unter den einflussreichen Adligen am Hof Antipastis sichern kann. Marie Antoinette ist ein Bund mit Stockmutter Meliferae eingegangen, der Matronarchin der Honigbienen auf der Bieneninsel. Marie Antoinette wird die Widerstandsbewegung des Bienenvolkes, die vom militärischen Wespenreich unterdrückt werden, fördern und erfahrene Truppen als Untergrundkämpfer auf die Bieneninsel entsenden. Im Gegenzug wird ein beachtliches Kontingent feinsten Blütenhonigs im Namen der Gräfin an Königin Antipasti gesendet. Zu diesem Zweck soll eine Brücke errichtet werden, die die Bieneninsel mit dem Königreich Knusper verbindet. Dieses Bauwerk wäre außerordentlich prestigeträchtig und würde regelmäßige Lieferungen garantieren. Doch ein solches Monumentalwerk kann nur von einem errichtet werden. Baumeister Michelangelo aus dem Königreich Weltenbaum, des Reiches des Blattschneiderameisenkönigs. Doch dieser ist verschwunden, also Michelangelo, nicht der Blattschneiderameisenkönig. Mhm. Es heißt, er habe sich vom Reich seines Volkes losgesagt und eine Pilgerreise zum Heiligtum der Nachtfalter auf Tanania, einer Insel im Norden der Bieneninsel, unternommen. Eine erfahrene Einsatzgruppe soll nun entsendet werden, den Baumeister in seinem Exil zu finden und an den Hof Marie Antoinette zurückzubringen. Das seid ihr. Okay. Ihr wacht eines Morgens in eurer Brutkammer auf, wo ihr euch zusammengerollt habt nach einem langen Tag voller Arbeit oder voller Söldnertum oder voller Honiggesabber, wie du das so tust. Und ihr seid alle sehr gut befreundet, ihr kennt euch schon eine Weile, ihr seid derselben Generation von Larven entsprungen, habt gemeinsam euren Weg durch das Larventum und die Fütterungszeremonien durch die Ammenameisen gefunden. Und einige von euch, ich verrate nicht wer, hat auch das Bildnis eines anderen auf den Thorax tätowiert. Wir wissen alle, wer es ist. Und ja, so erwacht ihr eines Morgens und ihr erinnert euch, dass ihr bei Sonnenaufgang einen Termin mit Marcus Antonius zu einer letzten Einsatzbesprechung in der Sandkuhle nicht fern des Nestes habt. Die wachen Ameisen auf. Entschuldigung. Oh, du hast mich wieder vollgesabbert. Die ganze Nacht hast du wieder auf meinen Schultern gelegen. Du hast mir wieder den ganzen Panzer vollgesabbert. Ich will dir echt nicht gefallen. Das ist echt widerlich. Du sollst das mal untersuchen lassen. Deine Sabber ist so eklig gemacht. Deine Sabber ist so eklig gemacht. Mein Feuer mal aus. Lass uns in die Kuhle gehen. Besprechung. Und so krabbeln manche von euch etwas hektischer, manche von euch etwas verschlafen und manche von euch bleiben regelmäßig an irgendwelchen Wänden kleben. Ja, genau. Und so tapert ihr auf euren sechs Klauen bewährten Beinen durch den Ameisenbau, der aus allen möglichen Völkern von Ameisen besteht. Hier ist so ein bisschen Multikulti angesagt. Blattschneiderameisen haben Represent. Blattschneiderameisen haben ihre Pilzzucht tief in den Katakomben des Baus. Es gibt Sklavenhalterameisen, die immer mal wieder herkommen und die Larven und Puppen fremder Ameisenstämme hier hinpacken und die werden dann als welche von euch aufgezogen und cool haben ihn da. Und es gibt eine Weide voller Blattläuse nicht weit von hier, wo ein paar andere Ameisen damit beschäftigt sind, die Hinterteile zu beträllern, um den köstlichen Honigtau hervorzuholen. Grundsätzlich ist auch hier alles sehr wohlhabend. Kekskrümel werden immer durch die warmen Winde aus dem Haupthaufen praktisch des Königreichs Knusper hierher geweht. Und ihr lebt grundsätzlich ein sehr entspanntes Leben. Und ab und zu werdet ihr auf Einsätze geschickt, um kleinere Aufgaben zu erledigen oder mal die ein oder andere Wolfsspinne zu vertreiben oder die andere oder andere Sprungspinne zu vertreiben oder sich euch den einen oder anderen Schmetterling anzugucken. Es ist ein sehr, sehr, sehr, sehr angenehmes Lotterleben, da ihr alle spezielle Aufgaben habt und nicht das einfache Arbeiterleben einer einfachen Arbeiter- oder Ammenameise leben müsst. Und so krabbelt ihr auf eurem Weg Richtung der Sandkuhle. Manche von euch nehmen die Pheromone wahr, die Marcus Antonius hinterlassen hat. Manche von euch zählen ihre Schritte. Und so findet ihr, ihn vor. Er trägt einen sehr dünnen Zweig zwischen seinen beiden Mandibeln und seine Antennen trällern und aufgeregt. Und er scheint sehr angespannt zu sein. Und so marschiert er in dieser kleinen Sandkuhle immer auf und ab und erwartet, dass sie endlich eintrefft. Und als sie dann vor ihm Stellung, hört ihr ihn einmal, Aufstellung beziehen! Durchzählen! Einmal Dienstnummer! 25582-K! Und 21880-PD! 1337-A! 84884. Jessica! Jawohl, alle anwesend. Nun gut, der Plan sieht wie folgt aus. Mitschreiben! Ja! Braucht er nicht! Draußen steht... Naja, mein Schiff! Na. Hastig wischst du auf der glatten Sandoberfläche umher und greifst auch einmal zur Seite, nimmst dir einen dünnen Stift und fängst an, ein bisschen in den Sand, während er redet. Ach so, ich bin ja Schiff nur. Der Plan sieht wie folgt aus. Euer erstes Ziel ist die Haltestelle der transimperialen Hummeltransportkompanie nördlich von hier. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr zunächst unsere Erntefelder durchqueren. Das Vieh ist zurzeit unruhig, die gepunkteten Jäger schwärmen wieder. Seid also vorsichtig, dass ihr von einer plötzlichen Stampede nicht zertrampelt werdet. Wenn ihr die Ausläufer der Felder erreicht habt, blockiert der große Rotsteinwall euren Weg nach Norden. Denkt nicht daran, ihn zu erklimmen! Noch niemand ist bis jetzt daran zurückgekehrt. Stattdessen müsst ihr nach den Tunneln suchen, die den Wall unterwandern. Dort nehmt euch von den Wächter der Tunnel in Acht. Er macht Jagd auf alles, was durch seine Domäne kreucht und auch fleucht. Zwar zuckt er mit seinen großen Soldatenmandibeln. Auf der anderen Seite angekommen, seht ihr schon das Monument des einbeinigen Schreiters. Haltet euch westlich davon und ihr findet den Hummellandeplatz auf der ausgestreckten Hand des spitzhütigen Riesen. Die Hummel wird euch über den Ozean auf die Insel von Tananien tragen, dort ist ihre Haltestelle. Dort angekommen, müsst ihr euch bei der indigenen Bevölkerung über den Aufenthaltsort von Michelangelo informieren, ihn finden und zurückbringen. Wenn er sich weigert, versprecht ihm ein fürstliches Gehalt, eine einflussreiche Position am Hof und die Möglichkeit, ein Bauwerk von wahrhaft altvorderen Proportionen zu errichten. Noch Fragen? Oh, könnte ich das nochmal hören, bitte? Ich gebe euch gleich einen Zettel. Nein, ich will das nicht nochmal wissen. Wir gehen nach Norden, nicht Tunnel suchen, Achtung Wächter, ein beiniger Schreiter, westlich davon sind die Bienen. Perfekt. Was, wenn auf der anderen Seite der Mauer etwas unglaublich Schönes ist und deshalb niemand zurückgekommen ist? Vielleicht sollen wir alle auf die andere Seite der Mauer gehen. Das ist Verrätergespräche, das ich hier nicht hören möchte. Prinzessin, nehmt euch nicht zu viel heraus. Wie wär's, wenn die Hälfte von uns mit auf die andere Seite der Mauer geht? Die Hälfte von uns allen und wir. Na, ich merke, das ist weder der rechte Ort noch der rechte Zeitpunkt, dieses Gespräch zu führen. Ignoriert mich einfach. Na, ich als ihr Wächter, ich muss ihnen ja irgendwie folgen. Na, der Mann weiß, was Sache ist. Jeder von euch erhält 10 komplementäre Dreck- und Schmutzklumpen, die er verteilen kann, wie ihm das beliebt. Falls ihr Beamte findet, die ihr bestechen müsst oder so. Außerdem müsst ihr, nun, die Hummel bezahlen, dafür, dass ihr euch mitnimmt. Das ist nur fair. Schreibt euch auf! 10 von euch! Ja, hab ich gemacht. Wie heißt denn die Hummel noch, der wir suchen sollen? Ist, je nachdem, welche Hummel gerade ankommt, wenn ihr an der Haltestelle seid. Ich hab gehört, sie ist Frieden. Das ist ein komischer Name. Je nachdem, welche Hummel. Wenn eine Ameise mit den Augen rollen könnte, würde diese Ameise mit den Augen rollen. Sie dreht so den ganzen Kopf. Die Antennen rotieren so einmal. Wir werden heute wahrscheinlich sehr häufig die Worte Antennen und Mandibeln benutzen, weil ich tatsächlich nicht so wirklich weiß, womit Ameisen sonst Emotionen irgendwie ausdrücken können, außer durch ein Klack-Klack-Klack-Klack und Flächen. Können mit 6 Schultern schlucken. Das ist tatsächlich wahr, der ultimative. Ich gebe so für eine Sekunde ab. Kannst du den ultimativen Face-Palm machen? Und zwar, uns wird schon was einfallen. Nun gut, meine stolzen Kämpfer und Prinzessin. Ihr werdet uns alle stolz machen, indem ihr den Architekten zurückbringt. Diese Brücke wird ein Meisterwerk der Architektur, der Baukunst und sonstiger Synonyme sein. Sie wird ein Symbol für die Macht unseres Baus sein. Ja? Warum müssen wir den... Warum ist der nicht hier? Warum ist er abgehauen? Man sagt, er habe nach mehr gesucht als nur dem stumpfen Kauen und Bauen einer Blattschneiderameise Architektur... Kompanie. Dingsbums. Und er suchte spirituelle Erfüllung bei den Nachtfaltern und ihrem Heiligtum. Oh, verdammt. Brenner. Ah. Dürfte ich? Wenn wir die Mauer bauen, wollte ich schon sagen. Nein. wenn wir die Brücke bauen. Niemand hat vor eine Mauer zu. Dürfte ich dann da meine Pfote reinsetzen, so als kleines. Gestattet. Vielen Dank. Noch Fragen? Komm jetzt los! Das war eine Fangfrage. 3 Runden laufen. Ah, okay! Gib mir doch mal eine Kraftprobe, ob du es schaffst, 3 Runden zu laufen. Das ist 3. So, 2d10. Einer markiert die 10er, einer markiert die 1er. Und die Zahl, die dabei rauskommt, muss unter deinem Kraftwert liegen. Das ist der 1er, das ist der 10er. Ja. Oh, das ist schlecht. Linus, hast du die Stats für die Prinzessin? Also hast du die Dinger für die Prinzessin? Die Fähigkeiten drin? Danke. Sehr gut. Das ist eine 95. Nach der ersten Runde bricht Lied zusammen. Erst gibt ein Bein nach, dann gibt ein anderes Bein nach, dann gibt das nächste Bein nach. Und hechelnd liegt sie auf dem Rücken. Ich hab da noch eine Frage. Auch 3 Runden laufen. Kann ich ihn hier lassen, dann kann ich mal gehen. Oh, Lied, ich hab dir doch gesagt, du musst mal ein bisschen abnehmen. Lied, du bist eine Schande für diesen Schwarm. Ich bin 3 Runden gelaufen. Ich bin nicht 3 Runden gelaufen. Ist das so schnell? Du sollst nicht immer vom Nektar vom Kieb weg. Nun gut. Schafft ihn aus meinen Augen. Nehmt ihn mit. Und wer zurückgelassen werden muss, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja, wir nehmen sie mit und mir einen Preis. Ihr sollt ihn essen. Oh. Was? Was? Ich hab nichts gesagt. Und los, schwärmt aus, meine Süßen. Oh, na gut. Und hastigen Trippelschrittes macht 6, ihr euch 18, auf. 24, 32. Oh, Mist, von 10. Und ich schleife ihn auf. Hinter mir her. Du schleifst den außer Atem geratenen Lied hinter dir her. Papa, trägst du mich? Was? Also, darfst du machen. Oh, ich bin eine Prinzessin. Kann ich doch. Ja. Ich versuch's. Hey, gib mir eine Kraftprobe, als die zierliche Prinzessin Boss auf. Das ist eine 21 auf die 90 und damit ist das quasi Qualitätsresultat 69. Meinst du der Qualitätsresultant? Resultant. Ja, du gehst einmal kurz runter und erst klettert sie umgekehrt rum auf dich rauf. Und dann guckt ihr euch kurz an und, oh nein, und korrigiert das und jetzt steht sie auf dir drauf und thront wie auf einem edlen Ross die kleine Ameise auf der etwas größeren Ameise und so starkt ihr los, lasst so nach ungefähr 10 Minuten die Sandkuhle hinter euch, bis ihr Richtung der Erntefelder euch fortbewegt. Und angenehmes, ameisengerechtes Marschlied auf den Lippen habt, Improvisation. Oh, wir sind Ameisen und wir laufen gern und wir tragen unseren 8055 auf dem Rücken rum. Und so motiviert durch diesen peppigen Marschsong packt ihr ein Bein vor das nächste und marschiert in einer Kolonne Richtung der Erntefelder, als der Waldboden jetzt uneben und feucht wird. Und ihr ein bisschen aufpassen müsst, weil zu schnell ein falscher Schritt einer unbedachten Ameise euch in die nächste Pfütze katapultieren könnte. Und wie ihr alle wisst, ist es nahezu unmöglich, einer Pfütze zu entkommen, wenn ihr einmal reingraben seid. Jetzt haben wir wegen dir nochmal einen D10 Inspiration. Es ist also schneller und sicherer, den Weg durch das dichte Blattwerk in bodennäheres, wucherndes Gebüsch zu krabbeln. Und so krabbelt ihr einzelne Grashalme hoch, die sich verzahnen, ineinander gehen und so in das dichte Buschwerk der umliegenden Felder zu gelangen. Dieses Buschwerk ist die Heimat der Herde eures Baus. Es sind fette Blattläuse, die sich unablässig an den Pflanzensäften nähren und die ganze Zeit von Arbeiterinnen betrillert werden, um halt den so hochgeschätzten Honigtau auszuscheiden. Der süßliche Duft dieses Nektars liegt in der Luft und durchweht mit jeder Brise eure Sinne. Der Speichelfluss von Kieb wird noch intensiver und dünnflüssiger, als jetzt so eine kleine Tropfspur hinter euch hergezogen wird. Wo kannst du bitte hingehen? ich eine von diesen Blattläuchen gerade nicht betrellert? Gib mir doch mal eine Instinktprobe, ob du eine wahrnimmst. Lass mich mal eine ziehen. Gegen eine 90 ist ein Qualitätsresultat von 80. Du siehst eine der absolut fettesten und wohl trellerfreudigsten Blattlauskühe, die gerade dabei ist, aus einer richtig fetten Brombeerstaude die Säfte raus. Du riechst richtig schon diesen Fruchtsaft, der in ihr pulsiert. Ja. Und so betrillerst du sie und schon bald fließt aus den dicken Laus der köstliche, noch ein bisschen dunkler durch die Brombeeren, aber sehr fruchtige Nektar. Und mit zwei Beinen schaufelst du es einfach rein. Ja, du grünen Saft. Oh Gebt mir doch bitte alle einen Instinct-Check. Never. Ich habe ein Qualitätsresultat von 32. Okay. Habe ich nicht geschafft. Okay. 93. Okay. 25. Okay. Sonne geschafft. Bin zu Augengebiet von dem, was da passiert. Okay. Ihr beiden hört ein sehr weit entferntes Sirren. Und so klettert ihr weiter. Ihr seid jetzt mittlerweile ziemlich dicht in diesem verzahnten Buschwerk des Ganzen drin. Runter, wir sollen uns nachdem vor den gepusteten Viechern. Und ihr merkt... Was sehen deine Ameisenaugen? Chipolas! Ich möchte übrigens an dieser Stelle anmerken, ich habe keine Ahnung, ob Ameisen Ohren haben. Sämtliche wissenschaftlichen Inakkuratäten am heutigen Abend, es sind doch irgendwo magische Ameisen, die sich auch irgendwo unterhalten können und Königreiche gebaut haben. Also, ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Wissenschaftscommunity, die angepisst. Ich halte Ausschau nach fliegenden Insekten. Okay, gib mir doch einen weiteren Instinkt-Check. Den habe ich nicht geschafft. Okay. Dafür habe ich eine 1 gewürfelt auf meinem Entwicklungswürfel. Ist das was Gutes? Ich würde gerne darauf lauschen, wenn das Geräusch näher kommt. Dann. Okay, dann gib du mir doch auch nochmal einen Instinkt-Check. 24. Okay. Du horchst und du nimmst so ein bisschen die Schwingung in der Luft wahr. Und es scheint Bewegung in der Luft zu sein. Es ist dieser Wind, der weht. Du nimmst auch fremde Duftstoffe wahr, die nicht zu eurem Schwarm, zu eurem Stamm, zu eurer Herde, zu eurem Staat gehören. Aber du nimmst nicht, du weißt nicht genau von wo und du kannst es nicht genau zuordnen. Wenn ich, also das, die Regel geht so, dass wenn ich eine Probe mache und dabei den Entwicklungswürfel würfel, den wir alle würfeln können den dabei. Entwicklungswürfel. Der Entwicklungswürfel. Der, und der eine 1 zeigt, können wir auf dieses Attribut, so wie ich das verstehe, eine erneute Probe machen. Wenn wir die bestehen, dürfen wir das Attribut dauerhaft um 1 erhöhen. Ja, dann würfel doch bitte deine Probe. Das ist eine 8, da bin ich 82 Punkte drunter. Das heißt, Instinkt steigt auf 91. Darfst du deine schon auf dem Maximalwert 90 Dinge auch dadurch erhöhen? Nein, geht hier nicht. Ich glaub, also 90 ist der Höchstwert? Ich glaube, das geht nur durch... Ja, tatsächlich, Höchstwert ist 90. Okay, das ist dann... Dann, yay! Machst du auch was anderes. Ich bin ja auch klug. Also kannst halt auch was... Ach nee, du kannst den Wert ja nicht mehr... Ah ja, okay. Sehr blöd. Sad story. Ja. Gameplay. Gut, du nimmst keine weiteren... Du nimmst Schwingungen in der Luft wahr, allerdings sind sie dir fremd und du kannst sie nicht genau zuordnen. Ich möchte nur darauf achten, ob die Geräusche dann näher kommen. Du merkst auf alle Fälle, irgendetwas kommt näher. Und ihr merkt jetzt auch, wie das Sirren lauter wird. Und ihr seht, wie die Blattläuse unruhig beginnen zu scharren. Und die Arbeiterinnen werden jetzt unsanft beiseite geschoben, als sie sich jetzt defensiv zueinander packen und unruhige Laute von sich geben. So ein also die kleinen Chitinpanzer an ihnen aneinander reiben und sie jetzt sich umgucken. Als das Sirren lauter wird und plötzlich ein großer, runder Schatten über euch hängt. Ihr blickt hoch und es ist wie Helikopter, werdet ihr nach unten gedrückt von den Aufwinden. Ihr seht rote Chitinplatten, einen massiven, runden Leib, schwarze Punkte, die wie klaffende Löcher hervorstehen. Ihr seht diese zwei Flügelpaare, die mechanisch schwirren und die großen, weiß umrandeten Augen, die furchteinflößend auf euch niederstarren. Der tödliche Marienkäfer. Als ein Marienkäfer in die Blattlausherde herabstößt, sich tief in einem der Wesen verbeißt, auseinanderreißt. Und ihr jetzt seht, wie Hämolymphe, die farblose Blutflüssigkeit, die auch durch eure Körper pulsiert, wild umherspritzt, zusammen mit Tropfen von dieser Honigflüssigkeit, die da drin ist. Der Marienkäfer jetzt seine Flügel einklappen, euch alle anguckt, wieder abhebt, boom, boom, boom, boom, und Chaos ausbricht. Arbeiterinnen versuchen verzweifelt, die Herde unter Kontrolle zu halten. Große Wächterameisen versuchen durchzudringen. Es ist so ein bisschen Love Parade-mäßig. Und ein Kreis aus Wächterameisen schließt sich jetzt um den Eindringling, als ein weiterer Käfer herabsticht und ein weiterer Käfer und wie ein Wirbelsturm euch jetzt der Wind von ihren Flügeln entgegenweht und ihr merkt, wie ihr langsam vom Blatt rutscht und unten die feuchte Pfützen durchseuchte Wiese unter euch lauert und ich von allen erstmal eine Kraftprobe ja, ja, nein! Ja, aber auch noch Proben dürfen wir noch in... Was der 10 noch dazu würfeln. Und wenn du nur 1 würfelst... Aber das wird nicht aufs Resultat draufgewürfelt. Nee, nee. Draufgepackt, meine ich. Jetzt bin ich verwirrt. Das ist ja nichts Neues. Das ist dann das Was, eine Kraftprobe? Bitte. Das ist der 1. Ich habe einen Qualitätsresultat von 46. Okay. Oh, 33. Okay. Prinzessin? Nicht geschafft. Okay. Kraft. 65, aber ich würde auch gerne natürlich 58. Die Prinzessin mit festhalten. Oh, und ich habe sogar eine 1 gewürfelt gehabt. Aber das ist. Warte, der das Qualitätsresultat. 17. Okay. Positiv. Ihr alle schafft es euch mit euren Beißwerkzeugen irgendwie an einem der Blätter festzuhalten, während ihr jetzt praktisch wie ein Blatt im Wind daran vibriert. Du gibst mir noch eine Kraftprobe, als du merkst, wie die Prinzessin auf deinem Rücken langsam, aber sicher von dir runtergepusht wird. Und jetzt darf ich, weil ich eine 1 habe, nochmal eine Probe würfeln und gucken, ob ich den steigern kann. Okay. Okay, und du dich umdrehst und ein bisschen schmerzhaft für dich, pack, es schafft, zwischen deinen Mandibeln einzuquetschen, eines ihrer Beine und das jetzt und daran flackert. Ja, und schon okay. Wum, schon okay. Wum, wum, wum, es weitergeht. Und ja, jetzt daran hängt, was wollt ihr tun? Sie war respektlos zur Prinzessin! Tötet sie! Tötet sie jetzt! Ja, wir hängen, weg hier! Unter uns ist eine Pfütze, ne? Wie bitte? Unter uns ist eine Pfütze. Unter euch ist eine sehr feuchte Wiese. Oh, ich würde sagen, wir retten uns alle hoch auf dem Blatt oder so. Wie groß ist denn die Blattspitze, auf der wir hocken? Ja, das Blatt ist ungefähr 30 mal so groß wie hier. Nein, aber sind wir am Ende des Blattes? Ihr seid gerade alle am äußersten Zipfel des Blattes und werdet praktisch von diesem Winden. Wie dick ist das Blatt? Ist das durchbeißbar? Dick, ja, durchaus. Und wie hoch ist das? Alter, 0,1. Gib mir eine Erinnerung, wir brauchen einen Floch. Ein Zentimeter. Ein Zentimeter? Ein Zentimeter. Ja. Wir brauchen ein Floch. Und ich fange an, das Blatt durchzubeißen. Ganz vorne, damit wir darauf irgendwie gib runter. Gib mir eine Kraftprobe. Oh shit. Macht jemand für euch mit? Ich würde helfen, aber ich muss vorher irgendwie gucken, dass ich die Prinzessin vernünftig aufs Blatt raufkriege. Okay, gib du mir eine Kraftprobe. Erleichtert um 20. Also du kannst 20 von deinem Ergebnis abziehen. Als Qualitätsresultat von 10. Oder so. Also schaffst du es? Ja. Okay. Du schaffst es, dich selber auf den Rücken zu schwingen und du kannst beginnen, auch das Blatt durchzuknabbern. Du hast es nicht geschafft. Die Blattschneiderameisen von euch, machen die mit? Wer ist Blattschneiderameise? Okay, du hast erleichtert um 30. Oh, dann ist es eine 88. Sehr gut. Und du fängst bei der einen Seite an und klebst es eigentlich fast schon wieder zusammen, nachdem du es einmal durchgeführt hast. Als jetzt so ein bisschen selber dran. Und du schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, rast einmal durch und mit einem letzten Blick schnapp, segelt ihr jetzt alle. Oh nein, ich hab doch Höhenangst. Und landet jetzt auf einem Grashalm und balanciert da gerade so ein bisschen drauf. Unter euch. Ich hab gehört, dass Blätter immer mit der Blattseite nach unten fallen. Die drohende Pfütze, dieses Blatt nicht. Ich möchte das Blatt regeln. Ich habe vor Angst habe ich einfach Duft abgelassen. Wow. Oh, ich riech dich so gut. Entschuldigung, das war ich. Das habe ich nicht wollen. Ich habe so viel Angst. Und das ein Gegner bei einer Lady. Springen könnte oder sowas. Der nächste Halm ist tatsächlich in Sprungweite, ja. Und er ist durch einen großen Tautropfen ohne so ein bisschen oben so ein bisschen beschwert, sodass er erreichbar wäre. Hört mir. Ich meine Kraftprobe. Und eine Geschicklichkeit. Kann ich während er springt meine Mandibeln ausbreiten, um flügelartig ihm Auftrieb zu geben? Nein. Um 10 geschafft. Okay, und kennt ihr dieses Gift von dieser Ameise, die so langsam auf diese Spinne zuspringt und sich opfert für alle anderen in Slow-Mo? Danke. Heute erst gesehen. Du segelst und segelst und glaubst, du schaffst es nicht. Und deine eine zweigliedrige Greifwerkzeughand am Ende deiner Extremität kneift daran und heldenhaft schaffst du es ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes, ein sechstes und hängst jetzt dran und rock, bist auf der anderen Seite und hängst jetzt, sitzt jetzt oben da drauf, während der Tautropfen jetzt blub zur Seite und der Grashalm sich aufrichtet. Gib mir einen weiteren Kraftcheck, bitte. Oh, das hast du super gemacht. Ich entschuldige mich weiter bei den Podcast-Zuhörern. Ja, verkackt. Als es Piu macht und ihr seht, wie er fast aus eurer Sichtweite, meine Güte, in einem Strauch Blätter landet und da jetzt so halb paralysiert erstmal drauf liegt, ist das so alle Beine wieder nach oben und jetzt sehr weit von euch entfernt mit einem Bein. Ich bin die Prinzessin ist immer noch auf seinem Rücken. Echt? Oh nein, die Prinzessin! Wir müssen hin und her! Können wir auch runterklettern oder ist da eine Pfütze? Es ist feucht, aber es sind halt so einzelne Grashalme, die da noch nicht ganz im Wasser drin sind und so weiter. Also man kann irgendwo dahin navigieren. Dann suche ich mir einen Weg. Gib mir einen Instinct-Check. Den habe ich geschafft um 65 Punkte. Okay. Du findest eine Route tatsächlich durch diese durch das Feuchtgebiet, das sich aus mehreren Grashalmen, einem halb zerfallenen Eichhörnchen und einem Apfel zusammensetzt. Der fährt ein Stück auf zum Eichhörnchen. Und bist du alleine unterwegs? Oder? Nein, ich jag euch gleich. Ihr seid zu dritt und okay. Die beiden sind ungefähr 30 Zentimeter weiter tatsächlich. Ist das auch in die richtige Richtung? Der Schlauch? Zufällig. Scheint die richtige Richtung zu sein. Du nimmst immer noch die Pheromone der Prinzessin wahr. Sehe ich, dass die auf das Eichhörnchen zu marschieren? Gib mir doch mal einen Instinct-Check. Gott, wie weit sind wir geflogen? Die sind mindestens 200. Das ist 100. Ameisen also. Kilometer entfernt. Du siehst niemanden. Ja, und so klettert ihr. Nein, das war eine 10, sorry. Achso. Also um 40 geschafft. Dann siehst du jetzt drei Schemen, die dir bekannt vorkommen. 6 Beine, 2 Fühler, man kennt den Typ. Wie sie langsam sich an einem Blatt runterschrauben, vorsichtig auf einer schwimmenden Eichel balancieren, über einen weiteren Grashalm jetzt auf einem gigantischen Kadaver. Und dann verschwinden, als sie in diesem fluffigen Bauchfell eines halbverwesten Eichhörnchens verschwinden. Und ihr euch jetzt durch das fluffige Bauchfell eines halbverwesten Eichhörnchens kämpft, als immer mal wieder in kurzen Sukzessionen um euch drum der Boden so ein bisschen bebt. Oh, er riecht wie mein erster Mann. Und neben euch der Boden bebt. Ich nehme euch der Boden wieder, bitte. Und ihr merkt jetzt, wie sich etwas nähert. Und hinter euch, wumm, landet das erste Wesen. Es hat so große, große, kantige Beine nach hinten und ein bisschen kürzere Beine und guckt euch auch an. Es ist noch ein Stück kleiner als ihr, aber es scheint mehrere davon zu geben. Sie können sehr weit springen. Beißrüssel und fangen jetzt an, hinter euch her zu springen. Gebt mir alle einen Geschicklichkeitscheck. Alles absolut kein Problem, ich bin da schon. Ich rieche sehr stark nach Holunderblüten. Geschicklichkeit? Das ist wahr. Wow, um 3 geschafft. Ein 3. Okay, ihr beiden schafft es, euch durch dieses verfilzte Haar und jetzt das verkrustete, die einzigen verkrusteten Punkte, die Flöhe, die euch jetzt verfolgen, dort hinterlassen haben. Bis ihr euch nach hinten umblickt und seht, wo es... Kief! Ja, ich kief, Mann! Kriegst du das nicht auf die Reihe? Und ja, du siehst dich jetzt, du weichst jetzt immer noch ein bisschen weiter zurück und stößt jetzt nach hinten an eine fettige Haarsträhne, als vor dir boing, boing, boing. Ihr jetzt dürft Kief nicht essen! Kief schmeckt überhaupt nicht gut! Merken wir, ganz stinkende Hämolymphe in sich! Merken wir, dass er weg ist? Ihr merkt, dass er weg ist. Okay. Sie, übrigens. Sie, ja. Hey, wir müssen Kief haben! Oh nein! Wir haben Druck! Seht ihr, jetzt, wie immer mal wieder so kleine boing, boing, boing, boing, kleine schwarze Punkte auf diesem Kadaver hin und her springen und jetzt sich auf einen Punkt zentriert zu haben. Und du siehst immer mal wieder, wie sich so, wie so Weizen praktisch, durch das so ein Pfad gebohrt wird, sich durch das fettige Haar jetzt 2 kleine Schemen auf den Punkt, wo die springenden Wesen zusammengekommen sind, sich hinbewegen. Kann ich sehen, was das für Wesen sind? Gib mir ein Instinct-Check. 98. Ich würde ihn gerne. Du hast schon mal etwas von diesen Wesen gehört. Also in den alten Geschichten, die dir erzählt wurden, als du deine Ausbildung, um eines Tages in die Fußstapfen der Königin zu treten. Das könnten Gibbons sein. Oh Gott! Das sind Gibbons! Aber ich habe gehört, sie sterben, wenn sie das Blut der Toten trinken. Wie ist das möglich? Ja. Weiß ich, was das für Viecher sind? Gib doch du mir einen Instinct-Check. Nope. Keep. Als jetzt zu deiner Rechten und zu deiner Linken deine beiden Kameraden aus dem Feld brechen. Ich wollte jetzt die von hinten also zurücklaufen und die eine von hinten so okay, als snacken. Ein Kamerad von hinten rausbricht und ein Kamerad von der Seite rausbricht. Und es jetzt 3-3 steht. Los! Kampf! Ich würde ihn gern zu Hilfe eilen. Okay. Dann wirst du in der nächsten Runde eintreffen. Kann ich auf dem Weg. Als ihr mir bitte zu dritt eine Bereitschaftsprobe gebt. Darf ich? Ein Mutwurf, ne? Ja? Das ist richtig. Ich glaube, ja, das ist ein Mutwurf, in der Tat. Ich habe 2 Fragen. Geht da auch der Entwicklungswürfel mit drauf? Ja, ne? Das ist eine Probe, also würde ich sagen, ja. Das ist perfekt. Gilt mein Auf-Sie für die, selbst wenn ich ein bisschen entfernt bin? Ja? Okay. Meine zweite Frage ist, finde ich einen kleinen Grashalm oder so, den ich, wie nennt man das, lanzenähnlich auf seinem Rücken tragen kann, während der Anlauf. Bräuchtest dafür so einen kleinen Ast. Du befindest dich im Moment noch im Grasbereich, also da, wo du gerade bist. Bist du proficient mit improvised and weapons? So, dann gebt mir doch bitte mal beide euren Bereitschaftswert. Zu drei, oder? In drei meine ich, sorry. Ja, ich habe eine minus 34. Ich habe eine positive 35. Was? Ich habe ein. Ja? Er hat eine 35. Ja? Ich habe eine minus 33. Okay, du hast eine? Minus 34. Und du hast eine? Ich habe eine positive 35. Okay, das heißt, du bist zuerst dran, dann bist du da, dann bist du da. Da sind die Wesen dran. Nee, diese größere Minus, ist der größere Minus nicht besser? Ach so, nein, dann bin ich plus. Die Reichweite muss doch. Je größer die Reichweite. Also ich habe nicht runtergewürfelt. Ja, aber die haben drüber gewürfelt. Ja, dann ist ja kein Minus. Minus ist ja negativ im Sinne von. Ja, okay. Das stimmt. Okay, ich habe plus 33. Okay. Und dann ist es natürlich umgekehrt. Die Wesen haben aber auch verkackt. Das heißt, du fängst an. Dann kletter ich auf die eine rauf und beiß in den Hals. Okay, dann gib mir doch bitte einen, wie wird es hier genannt? In Angriff. Wahrscheinlich Angriffsprobe. Das ist tatsächlich eine Angriffsaktion. Eine AA. Eine AA. Da machst du bitte eine Kraftprobe. Das ist nicht so gut. Das ist eine negative 4. Eine positive 4. Also eine positive 4. Also ich habe drüber geworfen. Es ist nicht gelungen. Ich habe um 4 drüber geworfen. Du versuchst dich in dem Floh zu verbeißen, aber er hüpft einmal über dich hinweg und kommt wieder runter und boinkt dir einmal praktisch auf die Nase. Das macht dir keinen Schaden. Aber das hast du nicht umsonst gemacht. Das macht dich so ein bisschen traurig. Damit bist du dran. No. Auf. Eine Kraftprobe, wenn du angreifen möchtest. Ja. Außer du hast andere Aktionen, zu der dich deine Klasse befähigt. Ja, aber auch nur, wenn ich angreife. Habe ich nicht geschafft. Okay. Auch du greifst mit deinen großen Mandibeln an, aber die Wesen sind zu klein und zu fix für dich. Selbst für euch. Sie sind wirklich nicht groß und vielleicht halb so lang wie ihr, aber sehr kompakt und sehr klein. Und in dem Moment, wo ihr euch bewegt, sind sie schon wieder weiter. Das bringt uns zu dir. Ich schweife, flüsse ich mich auch auf ein. Okay. Hieronymo! Leroy Adkins. Ich hab's geschafft. Du hast ihn angegriffen? Ja. Okay. Drei Kinn. So, damit wird er eine Geschicklichkeitsprobe würfeln, ob er verteidigen kann. Aber nein. Das ist eine 75, also nein, tatsächlich nicht. Dann mache ich 2 W10. Genau, du machst weniger, du machst 2 plus W10. Instinkt durch 10, also 2 W10 plus 0. Das sind 12, das sind 21. Okay. Die Panzerung dieser Wesen ist für dich praktisch non-existent. Sie nimmt so ein bisschen was, als du nach vorne eilst und mit deinen Mandibeln zuschnappst und das einfach dazwischen zermatscht und dir jetzt so dickflüssiges Blut entgegen und sich in deinen restlichen Mandibeln festklebt und mit der Honigmasse die ganze Zeit aus dem Gesicht sabbert, vermischt und du einfach komplett außer Rand und Band aussiehst. Oh, großartig! Und das, sie bringt dir den Tod! Sie bringt dir den Tod, du Hilderfloh! Das eine Wesen damit tot ist und die anderen beiden dran sind, eins auf dich zuhüpft und das andere auf dich zuhüpft. Das sind zwei Kraftproben. Das eine ist eine, das trifft schon mal nicht, als es auf dich zuhüpft und du siehst jetzt so diesen dünnen Stachel, der sich ausbohrt. Als es so oben ist und im Zenit anfängt, sich auf dich runter zu bohren, du zur Seite aufweist und brrr, ist im Boden sein. Zweite geht auf dich. Und auch 86. Auch und du guckst auch zur Seite aufweist und brrr, ist sich auch in den Boden bohrt. Ihr beide, gebt mir jetzt bitte auch eine Bereitschaftsprobe, als ihr auf dem Eichhörnchen-Kadaver aufkommt. Eintrefft. Eintaucht. Du darfst du darfst ein W10 plus deinen Mutwert durch 10 von der Probe subtrahieren. eine 10? Was darf ich subtrahieren jetzt nochmal? Also ein W10 plus deinen Mut durch 10. Also dein Mut, der Mut durch 10. Okay. Plus den W10. 37 für mich. 24. Okay. Also beide geschafft. Und geschafft. Okay. Und 24. Ja, damit bist du zuerst dran. Oh boy. Attack den Flo, der gerade... Ich kann den Namen nicht aussprechen. Mit ihm im Nacken. Ja, der ist schon tot. Der ist tot? Denkt an das Auto. Der hat Kleeb gerade getötet. Ach, der ist tot? Umgebracht. Ja, dann irgendeinen anderen. Kleeb, dann irgendein steht anderen. Da mit dem Flohkopf in der Hand. Auf ihn! Um 41 geschafft. Okay, er versucht zu parieren. Schafft es nicht. War als... drin gewürfelt, ne? Scheiß drauf, ich darf das. Okay, als du auf uns zukommst, die Haare aus dem Weg haust, nur siehst, wie es immer noch am Boden steckt, ist sich mit einem Auge geht zu dir zur Seite, als ob und das Wesen N2 reißt und auch du jetzt wie eine Blutblase, die explodiert, jetzt voll bist von der Flüssigkeit, die sich in dem Wesen befunden hat. Es ist wie ein Ballon, der praktisch schon darauf gewartet hat, geplatzt zu werden. Damit bist du dran. Ich benutze Halte durch, weil ich das sowieso jede Runde machen kann. So, why not? Vor wem ist jetzt noch einer von den Flohen? Er hat einen umgebracht und einer bohrt noch im Boden, der ihn als nächstes wahrscheinlich angreifen würde. Okay. Ja, sie. Fucking hell. Halte durch, Lied! Das ist geschafft mit einer 16. Okay. Muss ich jetzt auch noch den Dings wählen? Was steht da drauf? Ja. Was passiert jetzt? Kannst deinen Panzerungswert bis zum Beginn meiner nächsten Runde um 3 steigern. Das heißt, wenn du Schaden bekommst, ziehst du 3 plus deinen jetzigen Panzerungswert davon ab. Ja, Kreuzmeister. Und dann benutze ich meine eigentliche Aktion, weil das ist ja eine zusätzliche Aktion. Ich könnte sagen, eine Bonus-Action. Um Baba nochmal angreifen zu lassen. Nicht sagen. Töte die Gibbons! Oh boy. Die Gibbons. Achso, nein, du kannst ihm das sagen und dann kann er in seiner Runde zweimal angreifen. Achso. Das ist nicht automatisch eine neue. Dann würde ich Lied das sagen, weil er diese Runde noch dran ist, richtig? Genau, also er ist dann als nächstes dran, ja. Okay. Ich hab nur eins gewürfelt. Sorry, Bro. Okay, du fühlst dich jetzt. Du kriegst so diesen geballten Pheromon-Cocktail angesprüht. Du merkst, wie du sich aufrichtest. Du merkst, wie du... Du könntest Königin sein. Du könntest nicht Königin sein. Du könntest die Königin verteidigen wollen. Du könntest deinen Schwarm verteidigen wollen. Für den Schwarm! Und du bist wieder dran. Und dann knall ich in diesen Rüssel. Okay, gib mir einen Angriff. Schau doch mal im Rüssel nach. So, 42. Also habe ich gewürfelt? Du hast geschafft. Das ist geschafft. Mit 24. Okay. 94. Gib mir deinen Schaden, Gesundheit. Ich darf 3 werfen, ne? Das Ding ist, als ich das heute geschrieben habe, ich hatte so ein Krabbeln die ganze Zeit. Das war wirklich, das war echt so. Das große Krabbeln? Das große Krabbeln, könnte man sagen. Das ist 10, 15. 23, was kann man drauf? Mut? Instinkt durch 5. Durch 5. Als Söldner. 11. Also, 11, 21, 29, 34. Okay, und auch du knippst ihn einmal in der Mitte durch. Und weil ich kann. Mit dem mein zweiten Angewandter benutzen! Okay. In die Mitte verstecken! Klar. Ist er geschändet? Oh, das wird 2 geschafft. Okay. Er kann nicht mehr parieren, weil er tot ist. Also, okay, würfel deinen Schaden. Nein, ich bin jetzt so nicht geschafft. 10, 20, 31. Okay. In einem absoluten Sturm aus Beißwerkzeugen und ihr seht, er tritt auch ein paar Mal noch zu, zerfetzt der dritte Flo jetzt auch in seine Teile und ihr hört jetzt so ein bisschen Geraschel und dann so ein Boink, Boink, Boink, das sich entfernt, als jetzt anscheinend mehrere Wesen sich von euch entfernen. Auch von mir, ja, Entschuldigung, wenn die Podcast-Zuhörer. Davon inspiriert könnt ihr alle euren Mutwert um 1 erhöhen für die nächste Stunde. Für eine Stunde? Eins. Wow. Ja. Immerhin, ich kann zwischen... Nein, ich kann nicht reden, ne? Ich schlich mich an. Henne, du hast übrigens plus 5 Mut, weil wir im Auftrag der Königin unterwegs sind. Oh! Das ist eine Spezialfähigkeit von uns. Ja, so ist das. Was ist passiert? Wir haben euch die Gibbons gefunden. Oh, ich hab mal wieder ein bisschen Duft abgelassen. Ich glaube, ich hat hier angelockt. Vielleicht leben sie auch in diesem Eichhörnchen. Ich bin mir nicht sicher. Entschuldigung. Sie hat sie angelockt, ne? Mach ich dich gendern hier. Entschuldigung! Ich dachte, das wäre ein Tintenfisch. Für mich alles gleich. Wollen wir das Eichhörnchen erkunden? Da könnten Dreckklumpen liegen. Ist das ein Dungeon? Klabusterbärchen vielleicht. Ja, lieber nicht. Ich möchte lieber weiter. Ich habe Angst. Ich habe Zeiten an mir entdeckt, die ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Können wir bitte gehen? Na, no, lasst uns zum Himmel, zur Haltestelle. Vor der Himmel. Na gut. Das ist der aufregendste Busweg, den ich jemals hatte. Und so lasst ihr das Eichhörnchen hinter euch, klettert über zwei Weichen. Oh ja, ich würde mir gerne von dem Flur noch so eine Ration abknipsen. So für mich. Schreibt ihr eine Ration auf. Und es ist dickflüssiges, geronnenes Blut. Geil. Und so macht ihr euren Weg weiter. Nee, du bist das roh. Und lasst langsam die feuchten Wiesen. Ich fahr das auf. Unkultiviert. Mit dem Speichel. Gibt's hier irgendwo Pilze in der Nähe? Gib mir einen Instinct-Check. Einen Pilzsuch-Check. Einen Pilz-Check. Ich will es auch immer sagen. Es ist einfach immer. 16. Also mit, das heißt, mit 34. Also du schaffst es und es ist okay. Du schnüffelst und du riechst keine Pilze. Na, lass mich lieber hier, das können wir gerade sowieso nicht essen. Ja, und so lasst ihr nach einer weiteren ungefähr tatsächlich eine halbe Stunde die feuchten Wiesen hinter euch. Die Sonne ist mittlerweile recht hoch am Himmel. Also ihr seid früh am Morgen aufgebrochen, aber ihr trippelt auch schon eine Weile. Und so lasst ihr das Buschwerk hinter euch und der Boden wird langsam braun und erdig. Die Sonne brennt hier auf euch nieder. Es gibt keine Blätter oder keine Gräser, die euch schützen vor der Hitze. Und ihr seht jetzt in der Ferne den roten Wall aufragen, durchzogen von diesen gräulichen Mörtelritzen. Und während ihr euch nach vorne schleppt und eure Chitinpanzerung schützt euch vor der Hitze des heißen Bodens, aber ihr merkt trotzdem, was da an Hitze euch entgegenkommt. Werdet bald von rotem Staub bedeckt. Du, der einfach komplett blutverschmiert ist, bist einfach so ein wandelndes, rotes Staubameisenmonster und dein Mund die ganze Zeit musst du hier von deiner Ameisenzunge, I guess. Ja, ne? Die den Staub irgendwie runterkratzen. Das ist sehr anstrengend für dich. Kurze Frage. Irgendjemand seine Schritte gezählt? Weil ich habe echt gar keine Ahnung mehr, wo wir sind. Ja, selbstverständlich. 400. Gib mir einen Instinct-Check. Ich will auch. Wenn, ist es wahrscheinlich deine Aufgabe. Ich habe dieses Pedometer gefunden. 67. Du weißt exakt genau, wie viele Schritte es sind. Ich weiß genau, wo wir sind. Wir sind genau 3 Millionen. Wir haben hier eins im Sinn. 483.000 Schritte noch. Gehen wir entfernen. Und ja, als die Hitze jetzt langsam nachlässt. Zählst du 6 Beine pro Schritt oder zählst du 6 Beine für 6? Ich zähle nach alter gebrachte Art meiner Mütter und mit ihren Müttersmütter. Ich weiß genau, wo wir sind. Oh, ich wünschte, ich könnte auch zählen. Ja, da hättest du vielleicht die Schule besuchen und nicht so oft vom gelben Nektar naschen sollen. Ohne mich wären sie hier sehr aufgeschmissen, junge Dame, ne? Vergessen Sie das nicht! Ja, gut, tut mir leid. Ja, und so lässt die Hitze nach, als ihr jetzt langsam in den Schatten des Walds tretet und seht, wie das enorme Konstrukt über euch aufragt. Und ihr seht jetzt tatsächlich im Fundament dieser gigantischen Mauer dutzende kleine Tunnel, gerade breit genug, dass vielleicht 2 von euch nebeneinander laufen können. Ja, was hat der Chef gesagt? Wie sieht's in der Höhe aus? Ja, dann machen wir das so ganz simpel. 2 von euch gehen vor mir und 2 von euch gehen hinter mir. Okay. Ihr könnt wieder auf meinem Rücken. Die rote? Da kehren wir nicht drüber, da sollen wir nicht drüber klettern. Hat er doch gesagt. Habe ich da wieder was durcheinander gebracht? Nein, warte hier! Rotsteinwall nicht drüber klettern! Ja, hier steht das doch. Ich will mir extra unterstützen. Rotsteinwall nicht übertreten. Ja, aber was ist denn an die andere Richtung? Das ist ganz schön schade, dass wir alle unsere Notizen in diesem Sandloch gelassen haben. Tja. Ich habe mir in mein Gehirn aufgeschrieben. In mein Ganglion, meine ich. Wir sollen die Tunnel suchen und aufpassen vor dem einbeinigen Schreiter. Komm. Dann lasst uns einen Tunnel suchen. Ich suche jetzt einen Tunnel. Okay. Prinzessin, Sie bleiben hinter mir. Ich würde sagen, ich gehe voraus. Ich bin 70 drunter. Entschuldigung. Aber möchtest du hinter mir gehen? Wie gesagt, es sind Dutzende Tunnel ersichtlich. Ja, ich sehe nicht besonders sicher aus. Es sehen alle relativ identisch aus, tatsächlich. Was hat er gefunden? Tunnels? Tunnels. Es ist ein roter Stein. Es ist praktisch mehrere rote Steine. Es ist eine Mauer, tatsächlich, mit diesem gräulichen Mörtel in die Höhe gezogen. Und unter dem Fundament, unter dem untersten, siehst du diese mehreren kleinen Löcher, die da anscheinend runtergehen. Wie hoch ist die Mauer? Unvorstellbar hoch. Unfassbar hoch. Dein Nacken, deine Chitinpanzerplatten blockieren dich, als du versuchst, weiter hoch zu gucken, als die Mauer ist. Soll ich dich ein bisschen anbeben? Geht irgendwo Spuren eines einbeinigen Schreiterchen. Gib mir doch einen Instinkt-Check. Meint ihr, dass am Ende dieser Mauer der Ameisenhimmel ist? Das ist eine 4, also bin ich 86 drunter. Du siehst tatsächlich draußen keinerlei Spuren, aber du siehst am Tunneleingang, so von Tunneleingang zu Tunneleingang, Spuren, und die sehen ungefähr so aus. Ich brauche eine Weile, deshalb. Ja, also, wie habt ihr das empfunden? Ich habe ganz schön blutlos mit diesen Füllen gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob das ich weiß nicht, Leute vielleicht hierbei wieder in die Larvenpflege versetzt werden. Ja, das Ganze also, wird ja durchgegangen, ne? Und so weiter. Also die Böden sind Tunneleingänge. Gibt es auch einen Tunnel ohne einbeinige Schreitereingänge? Nein. Sieht mir aber aus wie ein zweibeiniger Schreiter. Was sind das denn für Spuren? Es ist einfach, als wäre irgendwas zack in den Boden gestackt. Und das sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr häufig. Boah, ich frag mich, wie der mit einem Bein so einen Weg nach Hause finden kann. Man kann ja gar nicht zählen. Guck mal, sieht so aus, als würde er in meinem Kreislauf. Natürlich. Jo, gut. Dann nehme ich einfach einen x-beliebigen Eingang. gehen. Aber ich gucke so, als würde ich genau wissen, was ich mache. Aber wartet! Ich möchte in diesen Eingang hinein schnuppern nach Pheromonen, ähnliches, irgendwas. Okay, gib mir einen Instinct-Check, ob gut dir irgendwas entgegenwallt. Mit einer 97 wahrscheinlich nicht. Ja, du kriegst nur den Duft von Zibo, tatsächlich. Die mal wieder. Was denn, mir leid? Eklig. Oh, Erdbeeren. Oh, jetzt habe ich aber Lust auf Erdbeeren. Das tut mir so leid. Ich wünsche, man könnte sich in Flaschen abfüllen. Jetzt habe ich auch richtig Hunger. Das tut mir jetzt richtig leid, Mädels. Also dann, ich wünsche, in dieses Loch getragen zu werden, und zwar jetzt. Ja. Dann, ich gehe mal mit dem Eine, zwei Ameisen fassen sich mit ihren vordersten Extremitäten dahin, wobei eine Ameise die Nase wäre. An den Fühlern. Vermuten wir. Ich check die Lage und gehe mal in den Tunnel rein. Okay, gehst fump und verschwindet in der Dunkelheit. Ich laufe hinterher. Ihr beiden verschwindet. Ich spreche länger, dadurch alleine länger. In der Dunkelheit. Ich hör auf, mich so zu nennen. Oh, das spricht gefälligst ordentlich! Übereinander zu zweit in den Tunnel? Ja. Dann, oh Gott. Du kletterst auf seinen Rücken? Ich bin die ganze Zeit auf seinem. Ach, okay. Ich hab ihn nie verlassen. Okay. Und auch du. Onward, trust the sea. Ja, und ich stapfe ihr hinterher. So schnell wie möglich. Oh, Prinzessin, Poppen, sie hilft mich! Als ihr in der Dunkelheit der Tunnel unterwegs seid und jetzt langsam so jeder eurer Schritte so ganz, ganz leise von den Wänden wieder zurückgeworfen werden. Das ist das leiseste und kleinste Echo der Welt. Haben wir Endvision? Ihr habt tatsächlich in etwa Endvision. Ihr seht so ein Zentimeter vor euch, was für euch gar nicht mal so wenig ist. Was für ein halbes Jahrhundert? Ja, ich kann nicht mal. Ja. Und ihr hört jetzt in den Gängen an euren Seiten so ein beständiges Kratzen und Schaben und hört so ein klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, als es schließlich verstummt. Und, kenn ich das Geräusch? Gib mir einen Instinct-Check. Ich würde gerne versuchen, mich so mit meinen Ameisenbeinen so. Das ist so ein relativ runder Gang. Ich würde mich gerne so an der Seite nach oben, so an die Decke. Okay, du hängst an der Decke. Ich würde auch gerne wissen, nachdem wir jetzt schon immer uns getroffen haben, ob das die gefürchten Jaguare von denen ich gehört habe. Eindeutig. Es könnte sogar ein Ventilator sein. Um 5 geschafft. Okay. Ich möchte einen Duft produzieren. Und zwar den Duft von gell? Nee, den haben wir gerade. Schokolade. Kastest du quasi feste Digi Engine? Von Bienen? Von Bienen. Von Wespen. Von Hornissen. Den Duft von Hornissen. Von Hornissen. Wir alle wissen, wie Hornissen riechen. Natürlich. Ich würde an dieser Stelle die DM-Keule schwenken und tatsächlich sagen, dass du nicht in der Lage bist, den Hornissen-Duft zu produzieren. Oh, schau mal. Schnell, weiter, du, etwas sehr Großes scheint sich sehr schnell hier durchzubewegen. Ich glaube, hier sind Ventilatoren. Oh Gott, ich weiter. Wer ist da in meinem Reich? Oh, ich bin's noch, Sebe! Du glaubst aber nicht, ich bin eine Prinzessin und du sprichst mich so an! Sei doch mal ein bisschen Respekt! Reich ist ein Verbundeswort! Der Tunnel vor euch kürzer und kürzer zu werden scheint, als ihr jetzt seht, wie sich eine Gestalt langsam auf euch zuschiebt. Zwei Paare von Beinen, eins so mehr oder weniger an der einen Seite, eins an der anderen Seite, krabbelt es blitzschnell auf euch vor. Ihr seht mehrere ineinander übergehende, das Rasseln von hunderten Rüstungsfragmenten, die auf ihm drauf sind. Ihr seht zwei große Klappen vorne dran, zwei kleine Fühler, keinerlei Augen, als die gefährdete Kreuzritterspinne. Und ihr jetzt hinter euch auch hört, wie gib ich einen Gang, der hiervon abgeht. Und ihr jetzt eingekesselt seid. Und irgendwie merkwürdigerweise gleichzeitig das vordere Ende und das hintere Ende der Kreatur gleichzeitig auf euch zukommen. Oh. Haltet ein! Und ein neuer Bereitschaftsprobe. Ein Schreiter! Oh nein! Klar. Der sieht aus, als hätten wir zwar keine Augen, aber ich bin die wunderschöne Prinzessin Jessica und ich verlange Durchlass. Wir werden sehen. Nein. Ihr könnt alle auf eure Bereitschaftsprobe. Ja? Ein W10 plus euer Mutresultat durch 10. Würfel den W10 selber oder du? Den würfelt ihr, glaube ich. Würfelt ihr selber. Oh Gott. Du hast auch noch einen Mut durch 10? Ja. 9. Ja. Hey. Okay. Ja, dann habe ich es neu geschafft. Tatsächlich. Jetzt muss ich aber einen 9 gewürfelt. So, also wie viel bist du drunter? Bereitschafts- und Mut, ne? Ja. 69. Okay, damit fängst du vermutlich an. Was hast du? Um 13 nicht geschafft. Okay. Henne? Ja, ich weiß auch schlecht in Mathe. 15 drunter. Also um 15 geschafft. Das ist ein W10 ja. Plus Mut durch 10. Ja. Jesus Christ. Also. Ich mal 49. Also geschafft. Geschafft. Und das Ding ist 49. Okay. Ja. Oh, das sieht aus, als hätten wir uns ganz viele Ameisen quasi mit dem Mund an der Bubble zusammen geneigt. Der Human Antipede? Der Ant Centipede? Der Handy-Piece? Also ich glaube, ich habe so auf jeden Fall, ich habe es um 14 geschafft. Ich glaube, ich habe so. Okay. Vermutlich. Ich glaube dir einfach mal. Okay, damit fängt Boss an. Ich. Zu uns. Ich vor mir sind die beiden. Ich bin hinter dir. Du bist ja erst hinter dir. Ihr seid alle. Ich bin unter dir. Umeinander rum. Also jeder kann alles erreichen und wir haben keine Battlemap. Dann packe ich mein Halte durch auf Sibbo, weil er so heldenhaft hinter mir geblieben ist. Und damit muss ich jetzt einmal meinen Mut würfeln. Ist natürlich Cool Beans easy geschafft. Okay. Und damit. Erhöht sich dein Rüstungswert um 1. Und Baba kann noch ein zweites Mal angreifen, diese Runde. Okay. Oh, vielen Dank, Eure Majestät. Ja, ist doch kein Problem. Ihr fühlt euch gestärkt, motiviert und das Monster, das euch ums Dreifache nach oben überragt und wahrscheinlich ums 1000-fache in der Länge, scheint für eine Sekunde ein bisschen weniger furchteinflößend. Zibo. No, dann gebe ich dem jetzt einfach mal und versuche dem so ein paar Beinchen abzubeißen. Dann gib mir noch mal eine Attacke. Oh Gott, das geht, das rechnen wir nur aus. Mhm. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Okay, du sprintest auf ihn zu und in dem Gang rotiert er so ein bisschen und blockiert damit mit einem seiner Rüstungsfragmente auf seinem Rücken deinen kleinen Biss an sein Bein. Und du kommst nicht ran. Oh nein, ich hab's nicht geschafft. Okay, das bringt uns zu ihm. Ein Angriff geht gegen dich, weil du gerade praktisch vorne vor seinem Mund bist. Er zieht sich so ein bisschen zurück und beißt zu. Und der nächste Angriff mit seinem Greifschweif geht gegen dich. Und dreht sich einmal in dem Raum, kommt von oben rein und beißt auf dich herunter. Ich würde mich in den Weg werfen. Okay. Dann erstmal der normale Angriff gegen dich. Das ist eine 37 zu seiner Körperwaffe von 90. Das heißt, ein Qualitätswert von 43, 53. Das ist ziemlich gar nicht so schwer, aber wir sind nicht einfach nicht gewohnt. Ja, und wir können halt nicht rechnen. Das ist der eine gegen dich und der andere. Das heißt Wissenschaft, ja. Der andere, es geht ja nur darum, ob er trifft, ist eine 29. Oh Gott, das heißt eine 61. Also beide treffen. Okay. Beide würden gegen dich jetzt gehen in dem Fall, ne? Wenn du dich in den der Weg zweite. Wirfst, dann halbiert den Schaden, den er bekommt. Okay, dann heißt, du kannst einmal verteidigen und du kannst einmal verteidigen. Ja. Aber über welchen Wert geht das? Verteidigen geht über Geschicklichkeit, müsste das sein. Ja. Also, du musst ein Qualitätsresultat von 61. Ja, okay. mein Qualität ist 59. Okay, das heißt, damit schaffst du es gerade nicht. Und deiner? Mein was? Du kannst dich auch einmal verteidigen. Geschicklichkeit. Also ein eine Geschicklichkeitsprobe. 46. 34. Okay, damit. Also ich hab's geschafft mit 34. Ja, aber es ist weniger weit davon entfernt. Sein Wert ist 53 weit entfernt. Das heißt, es ist besser. Das heißt, es trifft dich auch. So, das heißt, er würfelt jetzt seinen Schaden einmal gegen dich. Wie viel Ws hast du geworfen, Würfel? 4. Dann ziehst du den niedrigsten ab, der wird ignoriert. Okay, damit kriegst du nur 22 Schaden, der von deinem Rüstungswert abgezogen wird. Und die 22 ziehst du jetzt von einem deiner Attribute ab. Nee, 22 vorher darf er noch seine Panzerung ab. 22 minus Panzerung. Achso, Entschuldigung. Ja. Die noch um einen erhöht ist? Ja, genau. Also Rüstungswert habe ich gesagt, aber same thing. Okay, 11 Schadenspunkte muss ich abziehen, irgendwo. Warum 11? Von 1 werden. Nee, 22 minus 9 sind 13. Hab ich doch gesagt. So, damit kriegst du 13, die du von einem Attribut deiner Wahl abziehen kannst. Mhm. Das heißt, die Werte rücken eher zusammen. Und gegen dich sind das... 21. Okay, schon halbiert? Davon kriege ich die Hälfte. Das heißt, du kriegst 10, du kriegst 11. Erstmal Panzerung und, abziehen. Ja klar, aber mein Gott. Das jetzt denke so, ich mal genau. Hier. So, er hat seine Panzerung abziehen. Von dem Hauptdings abgezogen. Genau, er genau. Will genau, von ihm die Panzerung abziehen und dann halbieren. Ja. Achso, meine Panzerung ist 2. Dann sind es 19. Ja. Und dann durch 2, du kriegst den kleineren Teil, du kriegst den größeren Teil. Achso. Das heißt 8 und 9. Nee. Oh, wow. 9 und 10. 9 und 10 meine ich. Du kriegst 9 und du kriegst 10. Ja. Oh, Jesus Christus. Okay. We're getting there. So, einer Angriff, zweiter Angriff. Das bringt uns zu. Heiliger Speichel! Was macht denn Heiliger Speichel? Ich muss eine Stinkprobe machen. Wenn ich die schaffe, kann ich Heilpunkte verteilen. Und zwar in der Höhe von Instinkt durch 5. Gott, nicht in die Haare. Du hast keine Haare. Ja, ich weiß von gar nicht. Okay. Du machst ungefähr und die gesamte Decke wird voll gespritzt. Es tropft langsam auf euch runter, aber es ist nicht genug. Die Konzentration ist nicht hoch genug, um euch wirklich zu heilen. Und du guckst dich so ein bisschen um und bist peinlich berührt für den Moment. Das bringt uns zu Lied. Ich hänge immer noch an der Decke. Du hängst an der Decke, ja. Ja, ich habe eins nicht geschafft, einfach. Ich krabbel jetzt über dieses Vieh vor mir. Aha. Und dann springe ich auf seinen Rücken und okay. Beiß irgendwas. Dann gib mir einen Angriff. Furchtbar sensitives kaputt. Danach ist Barbara. Oh, das verteidigt sie niemals. Das ist. 59. Also Qualitätsresultat von 59. Okay, lass mich kurz rechnen. 35. Okay. Schafft er tatsächlich nicht. Würfel deinen Schaden. Gerne. Das sind 10, 18. 29. Okay. Du merkst, dass nur ein tatsächlich geringer Teil deines Angriffs durch die massive Panzerung kommt. Weil selbst als du dich versuchst, auf sein bisschen fleischiger aussehenden Beinchen zu stürzen, er sich rotiert und jetzt wie so ein Korkenzieher in diesem Gang ist und dich langsam aber sicher durch eine seiner Rückenpanzerplatten durchbohrst. Und du merkst, du kriegst du dieses weiche, fleischliche Substrat, das durch ihn durchfließt und vielleicht sogar so ein bisschen Organmaterial mit. Er scheint aber nicht besonders beeindruckt von dieser Attacke zu sein, zu dem Zeitpunkt. Das bringt uns zu Baba. Ich versuche mir den Schwanz zu beißen. Okay. Krabbelst, zack, zack, einmal Tony Hawk-Style an der Wand hoch, kommst wieder runter und beißt ihm in die Greifklaue. 80. Okay. Kann nicht verteidigen, also. Okay. Ist gut 0-0 gewürfelt? Ja. Das ist halt eine 0 und eine 10. Boy. Boy. Das sind 33 Schaden. Okay. Und mein zweiter Angriff? Ja. Ja, das ist nur mit einer 19 geschafft. Okay. Kann sich nicht verteidigen, also geht durch. Weil er sich schon verteidigt. Ja. Das sind 21. Okay. Okay, auch du merkst, die massiven Panzerplatten, die ihn umgeben, sind wirklich schwer zu durchbrechen und du knabberst und immer wieder hauen deine Beißwerkzeuge zu, bis du es schließlich nimmst und zur Seite und dich jetzt in dem weichen Fleisch darunter einfach festbeißt und er sich buckelt und aufbäumt in diesem ganzen Gang um sich die eigene Achse dreht und windet und plötzlich wieder in der Ausgangsposition da ist und wir wieder bei Boss sind. Ja, nimm das Ventilator! Ich mach genau dasselbe wie letzte Runde. Okay. Ja, damit muss ich einmal für Halte durchwürfeln. Das ist geschafft. Das heißt, dein Rüstungswert steigt um. Eins. Eins. Das ist classic. Und du bekommst zwei lang. Okay. Zibo. Oh, dann versuch den nochmal zu beißen, ne? Oh, dein Wert. Oh, geschafft. Mit 18. Okay, ja, er versucht, er war noch nicht dran, das heißt, er kann nicht wieder parieren, also ja. Dann? Würfel den Schaden. Mit 2W10. Ich glaube, 3W10 plus Instinkt durch 10. Durch. Wieso kann er nicht parieren? Wieso sollte er parieren können? Das ist eine neue Runde. Nee, also ja nicht für ihn, glaube ich. Weißt du, was ich meine? 60, 70. Also vielleicht bin ich auch zu Reaction fokussiert. Das ist ja relativ irrelevant, ne? Deshalb. Wenn er die neue Parade erst bekommt. Ja. Naja, wenn die neue Kampfrunde oder nicht. Ja. Das ist ja, wenn Boss dran ist. Eigentlich schon, das ist die Frage. Lieber Marc, warte mal ganz kurz. Ja, das ist eine gute Frage. Hey. Jeder Kaltthema hat pro Kampfrunde eine Verteidigungs- und eine Angriffsfunktion. Also würde ich sagen, die Kampfrunde beginnt wieder von vorne. Das heißt, theoretisch müsste er seine Verteidigung jetzt wieder haben. Ja. Okay. Dann. 80 plus, was war das? Du regelfuchst dich? Ja, ich habe 80 gewürfelt. 3D10 plus Instinkt durch 10 normalerweise. Plus Instinkt durch 10 sind 4. 84. Dann machst du nicht 84 Schaden. Du würfelst ja nur 3D10 habe ich gewürfelt. Aus 60, nur 10 und eine 10. Ja, aber das sind. Das ist ein D100. Es tut mir leid. Das sind 8, nicht 80. Gut. Dann sind das 12. Okay, du machst 12 Schaden. Zumindest versuchst du das, weil du merkst, dass du komplett an seiner Panzerung abprallst. Und es zu viel. Deine Kieferkraft nicht genug scheint, um diese Panzerung zu durchdringen. Und dabei verlierst du noch mal ein bisschen Düft. Oder die Betonne. Hä? Das gibt es doch nicht. Und ja, er lässt jetzt so einen ekligen, knackenden Zischlaut einmal durch seinen gesamten Körper. Doch gleich! Und ihr seht jetzt, wie giftiger, grünlicher Schaum anfängt, aus beiden seinen Körperöffnungen über euch zu fließen. Gebt mir alle eine Geschicklichkeitsprobe, bitte. Oh, das ist der Papa, oder? Puh. 19 geschafft. Okay. 38 geschafft. Okay. 47 geschafft. Okay. 22 geschafft. Okay. Kurz darauf hinweisen, dass er dieselben Drüsen in seinem Mund und seinem Arsch hat. 20 drüber. Hey, du hast dieselben Schleimhäute, na gut. Und ich sag sogar noch. Tatsächlich, ja. Du bekommst 12 Schaden. Yes. Die Gegend, die du dich nicht verteidigen kannst. Oh, als man. Dieser brennende Giftdrüsenspeichel an dir herunterfrisst. Okay, schwer play. Und ja, ein Angriff gegen dich und ein Angriff gegen dich. Das schafft er, warte, 45 und gegen dich, glaubst du nicht, das schafft er, auch, okay. Um wie viel? 21. Vergessen. Ja, schafft er. Schafft er und gegen dich, das ist eine 45, also. Oh, ich bin genau auf meinem Geschwindigkeitswert. Okay, dann schaffst du es tatsächlich auszuweichen. So, das heißt... Echt, weil drauf ist, ist man so perfekt, oder ja, wie? Ist... also, genau, und gegen dich wird geschadet. Du bekommst 25 Schaden. Den du von deinen Attributen abziehst. Jetzt ein Zucken durch das Wesen geht und es sich wieder neu positioniert, sich einmal umdreht und kurz verschwindet, wieder auftaucht, diesmal sein zackiger Greif- und Poisonschwanz auf der anderen Seite ist und sein Gebiss auf der anderen Seite. Und er das nur getan hat, um euch zu frustrieren, I guess. Warum tut er das? Niemand weiß es. Das bringt uns zu... Heiliger Speichel! Ja! Okay. Weil ich möchte es einmal kurz sagen. Um 88 geschafft. Das ist eine positive Zahl, die 88. Kann niemals negativ für irgendwas verwendet werden. Nee, das ist so schön. Viele Trefferpunkte. Wer hat was abgekriegt? Du? Oh, ich auch. Und du? Fünf für dich. Als euch so ein Klumpen Spucke ins Gesicht trifft, langsam in eure Wunden einzieht und ihr merkt, irgendwie macht euch das ein bisschen besser. Ich rieche doch nach Himbeere. Das tut es. Ja, das tut es. Ach, damit ist Lied wieder dran. So, wir haben jetzt, hast du die hinter uns angegriffen oder die vor uns? Weiß ich das? Das ist Wayne. Ich habe den Schwanz angegriffen. Der Schwanz ist jetzt vor euch und hinter uns, hinter euch und das andere hinter euch und vorher war es angekehrt und jetzt ist es wieder umgekehrt. Du bist verwirrt. Und ich auch, aber hauptsächlich du. Nein, Spaß. Es ist windet und wackelt sich die ganze Zeit irgendwie durch den Gang. Okay, du kannst nichts Spezielles anvisieren. Okay, tatsächlich. Das Vieh, was jetzt quasi, auf das ich raufgesprungen bin, in die gleiche Kerbe, wo ich reingebissen habe, möchte kommst ich du nicht mehr ran, ist jetzt ganz woanders. Okay, ich weiß nicht, wo sich das Glied jetzt gerade befindet. Aber ich weiß, wo das Vieh noch ist. Ja, es ist direkt vor dir. Ja, dann möchte ich so, ich möchte, achso, ich muss ja, ich renne auf dieses Vieh zu. Ja. Und springe mit meinen Mandibeln so über ihre Mandibeln in ein vermutliches Auge. Ja, gib mal einen Angriff. Ja, keine Auge. Das ist geschafft. Also er schafft seine Verteidigung nicht. Also 13. Angriff geht durch. Geil. Das heißt, du willst deinen Schaden. Seht gleich schon. Mit. 10. 15. 26. Okay. Wieder merkst du die heftige Panzerung, die den Großteil deines Schadens abnimmt und wieder schaffst du es, am Ende die Panzerplatte wegzureißen und du siehst jetzt das Fleisch da pulsieren in ekliger, grünlicher Flüssigkeit. Das bringt uns zu Baba. Attacke. Geschafft um 10. Er kann nicht mehr parieren, ne? Boss fängt doch. Boss ist ganz am Anfang, ja. Ach, er ist ganz am Schluss. Ja. Kann ich mehr parieren, ne? Deswegen gebe ich ihm immer die zweite Attacke, weil er nicht mehr parieren kann. So. 31 mit dem ersten. Okay. Das ist richtiger 31er gewesen. Und. 26 mit dem zweiten. Okay. Du reißt eine Platte, rennst in ihn hinein und fängst einfach an, dich durch ihn durchzugraben. Mit deinen besonders stark ausgeprägten Mandibeln merkst du, es knackt und knirscht und knirscht und knirscht, als jetzt plötzlich es und beide Enden einfach nur anfangen, diesen giftigen Saft zu versprühen, bevor er er in beide Richtungen wegrennt. Und ihr mir allerdings alle nochmal eine Geschicklichkeitsprobe gebt. LOL! Geschafft. Zwei. Nee, das ist nicht so gut. Geschafft 42. Hat das gleiche gewürfelt wie eben. Nicht geschafft. 20 Punkte kriegst du noch Schaden. Mit oder ohne Rüstpanzerung? Keine Panzerung, keine Saves. Oh, geschafft. Dann kriegst du keinen Schaden. Geschafft. Und du kriegst auch keinen Schaden. Als ihr jetzt in dem vor Honig, Sabber, Giftdrüsensekret und Blutflüssigkeit triefenden Gang steht und das Getrappel in der Ferne verschwindet und ihr jetzt auf der anderen Seite weit, weit weg einen dünnen Lichtpunkt wie ein Staubkorn am Ende eines U-Bahn-Tunnels entdeckt. Erzähl deinen Freunden, dass ich es mit Worten lösen wollte! Komm mal her, Licht. Komm mal her. Komm mal her. Was willst du von mir? Und ich kriege ein Stück von meinem Zuckervorrat in den Mund. Kein Zucker! Und du bekommst 17 Trefferpunkte zurück. So. Braucht jemand von euch mal ein bestimmtes Prinzessin-Taschentuch? Kann ich nur das verminderte Attribut anrechnen? Ja. Dankeschön. Ach, weißt du was? Behalt's einfach. Oh, ich mein Herz. Oh, mit Blümchen. Oh, Zucker! Granolio! Steht 8. Antonio? I am the great Antonio! Oh, steht 8.05 für Klammer Jessica. Auf der anderen Seite des Walls, den ihr nach ungefähr einer weiteren halben Stunde erreicht, in der ihr durch Dunkelheit tapert, und das Wiesen war ganz schön lang, jetzt auf der anderen Seite, naja, raustapert. Und ihr guckt jetzt raus und es ist mittlerweile recht duster geworden. Auf der anderen Seite des Walds befindet sich ein absolut verwilderter Garten. Ein Löwenzahn wächst aus halb geschmolzenen, schwärzlich runden Konstrukten hervor. Ihr seht zersplitterte, riesig große Behältnisse, aus dem grünliches Unkraut überquillt und schwarze Erde rausfällt. Ihr schaut ein bisschen weiter nach vorne und aus einem Dornbusch seht ihr das Monument des einbeinigen Schreiters. Ein verblasstes, fleckiges Pink, ein angewinkeltes Bein. Er überragt euch. Es ist der geschmackloseste Plastikflamingo, den ihr jemals gesehen habt. Und er taucht vor euch auf und er ist unfassbar groß. Er ist noch schöner als die Leute in meiner Tische. Hier müssen wir retten. Das ist ein beeindruckendes Monument. Warum können Sie nicht einbeinigen Schreiter nennen? Das ist doch eindeutig eine Giraffe. Und der bewegt sich auch gar nicht. Aber... Unsere Prinzessin ist so dumm. Die Götter müssen den auch schaffen haben. Ich glaube, wir sollen wir am Fuße des einbeinigen Schreiters rasten. Ich hab Concept Art gemacht mit dieser 1000 Füße auf Beinze. Nicht. Ja, du hast tatsächlich recht. Das war so. Sollen wir uns hier ausruhen oder sollen wir weiter? Naja, wir müssen hier in jedem Fall rechnen. Westlich von hier. Westlich von hier ist der Hummellandeplatz. Vielleicht sollten wir den einbeinigen Schreiter besteigen, um zu sehen, ob wir weitere Gefahren erspähen können. In der Ferne. Ich krieg hier hoch. Es ist weniger hoch als der Rote Wall, aber immer noch recht hoch. Oh, seht ihr das nicht? Als im Fable oder Keller an? Ich will mindestens... Ich will einmal gucken, wie klettersicher das okay. Schreitbein ist. Macht durch das Dickicht darauf zu und nach ungefähr 10 Minuten kommst du da an und fängst an, dran hoch zu erklimmen. Und ja, es geht, du hängst. Oh, Mama, oh, wir können jetzt doch nicht da das Monument aufsteigen. Ja, dann machen wir das am nächsten. Tut mir leid, war ja nur eine Idee. Geh mal weiter. Oh, mein Kehlkopf. Ich bin ja vielleicht ehrlich, einfach schnell nach Westen gehen. Nee, ich bin die Prinzessin und ich hab doch schon gesagt, dass wir nach Westen gehen. Okay. Beruhigen Sie sich, junge Dame. Ich sehe, ich habe ein Taschentuch von ihr bekommen. Bis jetzt langsam die Sonne am Horizont verschwindet, setzt das allabendliche Abendkonzert ein. Ihr hört jetzt dieses sonore Brummen als basslastige Grundlage, als jetzt Junikäfer aus den unterirdischen Höhlen hervorschwirren und die Vibrationen durch den ganzen Garten tragen. Nach kurzer Zeit setzen Grillen ein, wie Geiger begleiten sie das tiefe Surren und ihr Zopen setzt sich für eure Sinnesorgane hell und fein von diesem brummenden, basslastigen Grundton ab. Oh, ich hasse die Beatles. Diese Aussie-Musik schon wieder. Aus den Gräsern steigen jetzt, wie von der Musik angeregt, Glühwürmchen herbei, vollführen atemberaubende Kunststücke und das Abendlicht langsam verschwindet und malen mit ihrem leuchtenden Hinterleib bunte, schwunghafte Muster in die Dunkelheit. Ihr seht, wow, eine Spinne, wow, eine Biene, wow, eine Blume, oh, oh. Und dann, es ist definitiv ab 18 Kunst, die sie da aufführen, aber dadurch, dass sie halt die ganze Zeit leuchten und das mit so einer Ekstase tun, nimmt es doch mit. Ein Glühwürmchen nach dem anderen lässt sich nieder auf Grashalm, auf Mauerresten, auf Tonscherben und bald schimmert der ganze Bereich, in dem ihr euch befindet und es wird intensives Grün illuminiert nun eine Gestalt weit, weit weg von euch. Ihr seht einen Giganten mit einer spitzen Mütze. Wenige rotliche Farbpigmente sind da noch übrig. Seht volle Backen und ein verschmitztes Grinsen, aus der aus einer Ecke ein weites Konstrukt ragt. Die Witterung haben ihm leider die Pupillen genommen, weshalb er jetzt nur noch mit weißen Augen und anklagend erhobenem Zeigefinger in die Luft starrt. Ein schweres Brummen legt sich jetzt über das Klangkonzert und Staub wird um euch aufgewirbelt, als ein massives, schwarz-gelb bepelztes Fellknäuel über euch hinwegschwebt, Kurs auf den Gartenzwerg nimmt. Wie eine Landebahn blinken jetzt die Glühwürmchen eine Runde. Zwei Runden fliegt die schwere Hummel über den Zwerg, bis sie die richtige Anflugschneise gefunden hat und auf dem ausgestreckten Zeigefinger Platz nimmt. Das ist der Flughafen von Enterclaws. Wahnsinn, beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Entschuldigung. Nee, es ist ungefähr noch jetzt Meter weit entfernt. Entschuldigung. Oh, ich glaube, du musst lauter schreien. Ich glaube, wir sind hier für Sie. Keine Reaktion. Los, Papa. auf. Und so bom, trippelt ihr euren Weg hin und klettert an dem Gartenzwerg hoch, bis ihr schließlich auf dem ausgestreckten Zeigefinger ankommt, wo ein kleines Schild angebracht wurde, tatsächlich mit einem großen H darauf. Und ihr seht jetzt diesen massiven Koloss aus schwarz-gelbem Plüsch, diesen großen, aber irgendwie zu kleinen Flügeln, der jetzt... Ich habe mein Gesicht gehört. Wissenschaftlern widerlegt wurden. Entschuldigung. Ich habe gehört, ihr könnt gar nicht fliegen. Hallo, meine Kleine. Einmal Business für eine und Economy für vier, bitte. Mein Name ist Humboldt Plüschmors und ich freue mich darauf, euch transportieren zu können. Steigt doch bitte auf und macht es euch gemütlich in meinem Pelz. Kuschelt euch tief hinein, vielleicht findet ihr noch Snacks. Und er streckt euch so ein Bein aus, sodass ihr wie bei so einer Gangway hochklettern könnt. Einen kurzen Moment noch, bitte. Ja, mein Kleiner. Und dann krabbel ich kurz runter und suche ein Glühwürmchen. Überall welche. Schnapp mir eins und morse so mit meinem Fühler in die Luft und sage den anderen Glühwürmchen, dass sie bitte ein Abbild der Prinzessin machen sollen. Okay, gib mir doch mal ein... Animal Handling. Ein Instinct-Check, I guess, wie gut du morst. Oha. Ja! 16, das sind 34. Okay. Ja, kurz, lang, kurz. Ja. Tippst du mit deinem Fühler an das Glühwürmchen und blink, als die anderen Glühwürmchen sich jetzt erheben und während ihr auf Humboldt Plüschmors alle Platz nehmt und wum, seine Flügel anfangen, Luftströmung zu erzeugen, die das massive Wesen in die Luft heben und das kurz abhebt, seht ihr in der Ferne, ungefähr einen Meter von euch entfernt, das Abbild von Prinzessin Boss am Himmel erstrahlen. Boah, seht nur, Prinzessin! Das ist so wunderschön! Ist die Hummel unser... Ich weiß doch, dass ihr so Angst habt beim Fliegen, deswegen doch nicht, ich mache Ihnen eine kleine Freude. Ihr verdient extra Bezahlung für diese Woche. Ich gebe ihm einen Schmutzklumpen. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit all meinem Reichtum. Gut, es reicht mir doch nur, Ihnen zu dienen. Und als es weiter aufsteigt. Und an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause. Okay. Erholen uns einmal kurz. füllen unsere Tanks und leeren unsere Tanks. Füllen Hilltop. Und ja, wir sind in 15 Minuten wieder da. Nach meiner Uhr sollte es dann genau 21.15 Uhr sein. Richtig. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ein paar von euch noch da sind. Bis dann. Einen wunderschönen guten Tag, da habt ihr mich gerade beim Strecken erwischt. Ja, wir sind alle da, wir sind alle bereit, wir sind alle topfit und wir sind alle kleine Ameisen, die gerade dabei sind, auf einer Hummel namens Humboldt Plüschmoos Platz zu nehmen. Plüschmoos? Plüschmoos. Oh. Um den großen Ozean zu überqueren, um auf dann die... Dann nennen ihn auch Wollarsch. Wollarsch riechen. Um die, die kleine abgelegene Insel namens Tanania, wenn ich mich recht entsinne. Fragen wir meine Überlegkarte. Tanania, tatsächlich anzusteuern. Bieneninsel. Nein, das ist... Tananien! Danke. Und so kuschelt ihr euch in das warme Po-Fell der großen Hummel und das sonore Brummen. Ich möchte deine Arschwolle. Und das sonore Brummen beruhigt euch, bis ihr so ein leises, penetrantes um euch herum hört. Keine Tramper! Und als du das sagst und hochguckst, siehst du tatsächlich eine komplett abgerissene, runtergekommene Person mit so zwei sehr dünnen, unregelmäßig schlagenden Flügeln. Die Augen rötlich unterlaufen und der Stachel hängt so halb runter. Hast du mal ein Dreckklum? Und so zwei andere kommen. Hey, Jungs, ich muss heute leider auf der Straße schlafen. Ich will euch auch nicht nerven, aber habt ihr vielleicht ein paar Dreckklum? Oh, das tut mir ja so furchtbar leid. Ich hab grad geguckt. Ich hab noch einen und spiel auf der Panflöte oder was? Ich hab leider keinen kleinen Dreck dabei. Ehrlich mit euch sein, ich hab ein Eichhörnchen da vorne gesehen, das sieht aus, als ob ordentlich Blut hat. Meine Frau ist schwanger. Das hättest du dir vorher überlegen müssen! Und so schwirren sie um euch rum und Humboldt Plüschmoos. Ihr solltet besser zusehen, dass ihr die Jungs schnell loswerdet, sonst locken sie vielleicht Größeres an. Und ihr hört jetzt in der Ferne ganz, ganz hohes, fast für euch nicht wahrnehmbares Fiepen. Wie viele sind da? Drei Stück? Im Moment sind es drei, ich ja. Ich will auf eine von denen rausspringen und sie weibliche oder männliche Mücken? Ich kann nicht, ich kann. Schein weibliche Mücken zu sein. Ich möchte die eine Mücke mit einem Schmutzklumpen wegschmeißen. Okay, gib mir einen Geschicklichkeitswurf, bitte. Check, Wurf, Probe, whatever. Das ist eine 38, das ist geschafft um 9, 10. 9, 10? 19? I did it! 19 Eintel. Ja, und es macht einfach. Und einer der Mücke kleben jetzt ein so ein dicker Dreck. Also ich wollte den so da werfen, dass die quasi. Und trudelt so ein bisschen nach hinten. Das ist, danke sehr, es ist wirklich sehr freundlich. Oh, ich komme doch schnell wieder an. Schwebt jetzt so ein bisschen weg. Danke, gerne schön. Könnt auch ein bisschen Essen rausgeben, aber nichts so hartes. Mein Stachel ist nicht mehr das, was es ja mal war. Ich will auf andere aufspringen und sie beißen. Okay. Ich will die andere angucken und sie ein bisschen näher winken. So. Hallo Prinzessin. Und dann will ich ihr den Rüssel abbeißen. Gib auch du mein blattschnelle Arme. Gib auch du mir eine Attacke. Um 32 geschafft. Okay. Versucht zu verteidigen. Was ihm mit einer 99 nicht gelingt. Eine Natural 100. Ja. Das sind mit 24 geschafft. Okay, die andere Mücke versucht zu verteidigen. Was sie tatsächlich schafft, was ist dein Qualitätsresultant? Hab ich das nicht gerade gesagt? 24. Okay, ist eine 72. Also zzz, zischt einmal zur Seite weg. Pass auf, wenn du mit deiner Lady redest! Jetzt verschwinde! 72 geschafft. Ja. 34 Schaden. Hohe Geschicklichkeit. 34 Schaden. Okay. Mansch! Und zzz, au! Und verschwindet. Und die letzte. Schaffe ich zurück auf Humboldt zu springen. Ja, und die letzte suchen jetzt noch so ein bisschen oben. Das ist echt uncool, Mädels. Wie einer fällt, bekommen die anderen eine Klatsche. Was soll mit dir passieren? Spielt sich für eine Sekunde alles in Zeitlupe ab. Ihr hört erneut dieses stille, schreiende Fiepen, das in euren Antennen vibriert, als plötzlich ein ledriger Knall ertönt und mit einmal eine absolut gigantische Kreatur aus der Dunkelheit auftaucht. Massive Kiefer prallen zusammen, spitze Zähne, spitze Ohren, kleine Augen fokussieren für eine Sekunde die Mücke, die sich so kurz umguckt und wump! im Rachen der Bestie verschwindet. Das Fiepen und Zirpen wird lauter und lauter, als der Himmel sich jetzt weiter verdunkelt und Schwärme von ledrigen Bestien um euch herum aus irgendwelchen Ritzen aufsteigen und versuchen, um euch zu schwirren. Deckung! Festhalten, ich sollte wohl in den Sturzflug. Und die Flügel hören einfach auf zu schlagen. Humboldt Plüschmoos sinkt ab, bis er irgendwann wieder anfängt mit den Flügeln zu schlagen. Ich krieg von allen euch eine Geschicklichkeitsprobe, bitte. Das ist nicht so gut. Das ist leider nicht. Leider nein. Nope. 43 geschafft. Okay, nicht geschafft. 11 drüber. Nicht geschafft. Als ihr alle schmerzhaft auf dem sonst zu weichen Plüschmoos von Humboldt aufkommt und jetzt durch den Fahrtwind, als er so ein bisschen Tempo aufgenommen hat, langsam aber sicher nach hinten geschleudert werdet und euch jetzt in Versuch in seine Arschwolle reinzukrallen. Und er, ich sollte noch ein bisschen schneller werden, denke ich. Im Stoßflug einer der Fledermäuse jetzt haarscharf an euch vorbeikommt. Eine nächste. Und er immer tiefer ins Gras. Und jetzt auch die Schwärme von Mücken, die jetzt um euch herum. Habt ihr mal einen Schmutzklumpen? Und weg um euch herum. Alles zu einem einzigen Chaos wird. Genau. Und ihr plötzlich über Wasser seid und jetzt immer noch festhängt, das Tempo sich weiter erhöht, als eine Fledermaus nach der anderen versucht, an euch ranzukommen. Gebt mir alle einen Kraftcheck, die jetzt hängen. Die nicht hängen, haben es mittlerweile geschafft, sich ins Moorsfell festzuklammern. Geschafft mit einem. Denk dran, du kannst. Hat jemand von euch einen extrem beschissenen Kraftwert? 76. Ich muss das vor seiner Probe. Es geht auch nur für Instinkt und Mut, habe ich gemerkt. Habe ich mich gerade dran erinnert. Steht das hier? Ja. Oh nein, ich habe es nicht geschafft. Ich habe mich verguckt. Wieso? Du hast doch Kraft. Nee, hast du nicht. 50. Als ihr jetzt seht, wie. Oh nein! Wump! In der für eine Millisekunde, wie heißt sie? Zibo still in der Luft steht und dann so ein bisschen weiter nach hinten wegdriftet und versucht, so viel Luftwiderstand wie möglich zu erzeugen, aber kann ich ihm vorsichtig meinen Blattschneider zangfangen? Weiß ich nicht in Erinnerung, wie ich gelebt habe? Ich habe einen Schluss. Ich streck meine Blattschneiderameisen. Mandibeln aus, damit, um sie damit. Okay. Humboldt hält rapide in und zirrt jetzt und sinkt nach unten weg, um sie aufzufangen. Du gibst mir einen Geschicklichkeitscheck und du gibst mir einen Geschicklichkeitscheck. Und ich nicht? Es sind zwei Leute, es sind zwei Ameisen, du bist damit beschäftigt festzuhalten. Cool Beans, 29. Geschafft. Verkackt. Okay, als, nach wem hast du gegriffen? Ich habe nach niemandem gegriffen, ich habe versucht Humboldt zu sagen, dass er... Achso. Bremsen soll, damit die anderen wieder ab. Achso, das hat er ja gemacht. Dann kannst du mir eine Probe geben, weil du dann nach jemandem angeln wolltest. Du hast es nicht geschafft? Ich hab's geschafft. Okay. Was wolltest du denn Geschicklichkeit? Kein Problem. Okay, ich hab jetzt die Würfel voll, aber es war irgendwie eine. Ich hab Geschicklichkeit 70, ich hab eine 26 Würfel. Okay. Geschafft um 90. Okay, du merkst, wie dein eines Bein eingeklemmt wird, du merkst, wie deine eine Mandibel angeklemmt wird, und du jetzt so halb in dem Gesicht von der Prinzessin hängst und du halb in dem Gesicht von ihm hängst. Und jetzt wie. Oh Gott, mein erster Kuss! Wie ein Drache hinter ihnen herkommt. Während um dich rum wieder die Fledermäuse in den Sturzflug gehen und Humor zur Seite ausweicht, bis ihr plötzlich ein Oh nein hört und euch zur Seite umdreht und ihr jetzt einen seiner Flügel seht. Oh nein! Sehe ich irgendwas, worauf wir notlanden können? Den müsstet ihr wohl stabilisieren. Und jetzt anfangen abzuschmieren. Das hab ich ganz vergessen. Ja, gib mir einen Instinct-Check. Lass mal deine Sabberfähigkeiten über Instinct. Ich habe mehrere Sabberfähigkeiten. Ich in der Zeit versuchen, ihn so. Ich habe ihn ja an meinen Mandibeln. Mhm. So auf den Rücken zu werfen, ihn so Konoa-Wirbelwind-mäßig so Pfeil zu driven. Gib mir bitte einen Kraftcheck. Also, ich kann. Jetzt musst du es sagen. Also, hier interessante Regel. Ich trage einen Zuckerhaar vor mit sich, den ich einmal pro Tag und Ameise. Kann ich 2W10 würfeln? Ich könnte sozusagen, kann ich ihm meinen Zucker vor. Also, ich habe einmal für ihn gewürfelt und dann würde ich ihm meinen geben. Mach. Den rotze ich darauf. Da muss ich auch keine Probe machen. Okay, das geht aber auch nur außerhalb des Kampfes. Und gebe ihm 14 Kräferpunkte. Dann gib mir noch einen Geschicklichkeitscheck, als du versuchst, das so ein bisschen zu verschmieren. Ja, hat noch jemand von euch was gemacht? Ja, ich würde gerne nach einer. Nicht geschafft. Hast du ihn gepiledrived? Mit einer 4 geschafft. Okay, und du landest jetzt auf dem Rücken und vor dir ragt die enorme Statur der Prinzessin auf. Nicht geschafft, aber ich habe eine 1 auf meinem Entwicklungswürfel gewürfelt. Du darfst mich nicht verlassen. Die zweite Probe habe ich geschafft. Okay. Und verschmierst es, der Flügel stabilisiert jetzt ein bisschen. Er schmiert immer noch ab. Du siehst jetzt in der Ferne riesige, gigantische Bäume auf einer Insel. Ja. Ich habe die erste Probe nicht geschafft. Ja. Also die Probe, worum es ums Verteilen ging, habe ich ja nicht geschafft. Okay. Same thing. Alright. Also. So. Jetzt hier langsam in den Stoßflug übergeht. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Können wir irgendwie Ballast abwerfen? Sonst werden wir alle sterben. Oh, wir können nicht rasieren. Ich schmeiß meine Schmutzklappen über. Nein, tut es nicht. Wir könnten ihn rasieren. Ich schmeiß meine Schmutzklappen. Nein, wir müssen noch eher angemacht, muss man das Geld behalten, um jemanden zu bestichen. Ich schmeiße zwei Schmutzklumpen weg. Okay. Zwei Mücken werden kurzzeitig sehr reich und dann sehr tot, als sie was ins Gesicht kriegen und pfumm, sofort gefressen werden. Die verfolgen uns immer noch Mücken in enormer Geschwindigkeit? Nein, nein, nein. Sie sind überall einfach über dem Wasser und schweben, weil was Mücken so tun. Okay, ich richte mich an die Mücken. Ich rufe. Ich gebe euch drei Schmutzklumpen, wenn ihr uns helft, für diese Hummel ordentlich zu landen. Jedem von uns oder insgesamt? Insgesamt! Meine Freundin ist schwanger und ich habe die ganze letzte Nacht unter einer Brücke geschlafen. Bist du auch, ja? Du bist auch schwanger, der andere war auch schon schwanger. Was willst du von mir? Wir sind alle schwanger. Und meine Freundin auch. Seid ihr Eintagsfliegen oder was? Nein, wir sind Mücken. Hörst du nicht, wie ich mache? Du raffgieriges kleines Stück Scheiße, du! Meine Prinzessin einfach so ausnehmen wollen! Ja, wir führen lange Gespräche. Macht es was, die Schmutzklumpen abzuwerfen? Oder? Ja, für jeden Schmutzklumpen steigt ihr wieder ein bisschen hoch. Okay, gut. Also ich werf 10 Stück ab. Okay. Im letzten, ihr seid gerade über der Wasseroberfläche, wirfst du es nach hinten ab, mit einem letzten hebt Humboldt seinen ein bisschen zerrissenen Flügel hoch und schafft es noch ein bisschen hoch, bis ihr bum, bum, bum, bum auf dem grasigen Boden aufprallt. Einmal bum, bum. Und Hummeln an sich sind schon recht tollpatschig und Humboldt scheint eine besonders tollpatschige Hummel zu sein, als ihr dann schlitternd zum Liegen kommt und erstmal und euch erstmal die Schwärze der Ohnmacht übermannt. Ihr kurz danach wieder zu euch kommt, es ist immer noch dunkel, diesmal ist es pechschwarze Nacht, die Mücken haben euch in Ruhe gelassen, in der Ferne hört ihr immer noch das ferne Fiepen von Fledermäusen, als der Mond hell und glitzernd am Himmel steht und ihr auf einer Lichtung aufwacht. Es ist komplett dunkel, aber es liegt so ein seltsames, silbriges Glitzern in der Luft, wie ein sehr feiner Staub. Nebel bedeckt den Boden und wabert umher. Und ja, ihr guckt umher und ihr hört plötzlich das Flattern von weichen, großen Schwingen. Und vor euch landet, wie eine wunderschöne, blasse Gestalt, ein Insektenwesen. Die Flügel tragen große Augenmuster. Der Körper ist von seidigem, weichem Pelz überzogen und von ihren Schwingen fällt stetig wie silbriger Schnee heller Staub. Mogleg 11! Wenn ich mein Königreich aufmache, dann werden Mücken unsere Erzfeinde. Ja, Mogleg 11, sie, da drüben. Oh, ich habe eine kurze Frage. Wir suchen einen gewissen, je nachdem, welche Himmel. Oder? Ja. Die Hummel haben wir schon gefunden. Wir suchen einen. Wir möchten die Hummel haltestellen. Ein Michele Angelo. Einen großen Baumeister der Ameisen. Er ist klein, aber er. Sanft schwingt sie näher. Wer seid ihr denn, mutige Reisende? Na, mutige Reisende. Das haben sie schon richtig gesehen. Also, ich bin Boss, auch bekannt als Jessica. Die mächtige Prinzessin! Baba. Ja, ich bin der Orte, die Sippe. Und die anderen sind Lied und Jeep. Das sind alles meine treuen Ritter. Ich bin Saturnida. Ich bin eine weitere Pilgerin auf dem Weg zum Heiligtum. Ich kenne den Namen nicht von dem, den ihr sucht, doch wenn er auf dieser Insel ist, muss er beim Heiligtum sein. Es kann keinen anderen Grund für seine Reise geben. Aber was ist denn das für ein Heiligtum? Er ist mehr so der Reichtum-Typ. Lass mich gerade nicht leuchtet. Seine Quelle mysteriöser Kraft. Sie ist rätselhaft und fremd. Doch. Wird ihre Rätselhaftigkeit nur durch ihre Fremdartigkeit überkommen? Seltsam vertraut. Ihr müsst es selbst sehen, um die wahre Kraft des Heiligtums zu verstehen. Lass mich eine Frage stellen. Sobald ihr es erblickt habt, Könnt ihr nichts anderes tun, als darauf zuzufliegen? Ich selbst habe das Heiligtum noch nicht erblicken können. Ich bin nur eine einfache Pilgerin auf der Suche, meine Bestimmung zu finden. Doch solltet ihr auch solche Reisen angetreten haben, geht auf meinen Rücken und ich kann euch mit ins Sanktum führen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tun soll. Ich gut, also ein bisschen für meine Economy, bitte. Inside-Check. Ja, weil ich mit dem Hummel Instinktwurf. Hummelboy Mac Arschfeld. Scheint zu schlafen, selig. Humboldt! Ja. Bei der Instinkt, ne? Kleine? Ja. Liegt ja. In der Nähe im Blatt rum. Ich habe nicht zwei geschafft. Okay. Willst du hier liegen bleiben? Ich bin nicht sicher. Oh. Nun. Willst du nicht mit uns zum Sanktum kommen? Nun, nein, ich habe meinen Fahrplan einzuhalten. Okay, wo ist denn das Ende deiner. Wo ist die Haltestelle? Ich habe kein Ende. Ich fliege über das ganze Imperium verteilt. Dein Flügel ist kaputt, du kannst nicht mehr fliegen. Nun, dann werde ich wohl ruhen und rasten, bis ich mich regeneriert habe. Ist doch so ein friedvoller Ort hier. Es war mir eine Freude mit euch. Verzeiht die Unannehmlichkeiten dadurch, dass ich es nicht bis zur Haltestelle geschafft habe. Nehme ich euch eure Schmutzklumpen nicht ab. Wo ist denn die Haltestelle? Sie ist nicht weit von hier. Ihr werdet sie bestimmt finden. Ich gebe ihm trotzdem zwei. Tipp. Oh, ihr seid eine großzügige kleine Dame. Ich werde dich aber beschweren. Humboldt, ist es eine Ehre, euch immer wieder redet das mit der Gewerkschaft. Also, es war halb so wild mit euch. Kennen Sie Flixbus? Nein. Das ist ein mir fremdes Konzept, aber es klingt furchtbar unzuverlässig. Exactly. Und hier voll. Und fängt ja, ich weiß, ja, okay. Wollen wir mit dieser... So, wahnsinnig merkwürdig aussehenden Person. Was kriege ich aus meinem Inside-Check raus? Sie scheint sehr erpicht darauf zu sein, das Sanktum zu sehen. Nun, sie ist wunderschön, genau wie ich. Ich denke, wir können ihr vertrauen. Ich kletter an. Das ist ein Argument. Okay, die klettert ja. Alle in ihr hoch und kriecht bei ihr auch in dieses seidige Fell, das ihren ganzen Körper bedeckt. Und sie steigt wieder auf ihren sanften Schwingen, fast was lautlos. Was für Fellpflegeprodukte benutzt sie? Segelt ihr durch die Nacht. Nur den Mondschein, junge Dame. Nur den Mondschein. Diese Fruchtdiswerbung hat mich also doch verarscht. Und sie flattert weiter und hinter euch steigen nun hunderte Nachtfalter auf. Und unterschiedliche Größen, Farben und Formen, sie alle scheinen in eine Richtung zu pilgern. Und ihr hört so, wie sie sich so im Mondlicht tummeln und esoterisch in Richtung der Lichtung in der Nähe schweben. Ich suche die ganze Zeit Möglichkeiten, um abzuspringen. Er wird höher und höher in die Lüfte getragen. Bis ihr eine Lichtung ansteuert, von der ihr mattes Licht ausgehen seht. Und sie, seid ihr bereit, Vollkommenheit zu sehen? Und ihr biegt hinter dem letzten Baum hervor und ihr werft nun einen Blick auf die Lichtung, wo hunderte Nachtfalter in eine gelblich lichtstrahlende Solarlampe in wilder Ekstase umschwirren. Es ist wunderschön, sagt Sotina, Saturnida, wie hypnotisiert, und beginnt jetzt, wie etliche vor ihr, einfach... Ich versuche... Können Sie uns gleich absetzen? Als es plötzlich macht und ein greller Blitz kommt und es riecht nach verdampftem Chitin und sie... Ah, Vollkommenheit. Sie langsam... runtertrudelt und ich würde gern die Flügel so versuchen, so ein bisschen. Okay, gib mir einen Kraftcheck. Und die anderen Falter um sie herum fangen an zu skandieren. Vollkommenheit, vollkommen. Also, die nächsten reinflattern. Das ist für einen kurzen Moment dunkel wird und alle. Und wieder angeht. Und wieder anfängt, wie in wilden erratischen Mustern da rumherum zu schwimmen. Reinfliegen. Keine Sorge, meine Freundin, ich bring das Ding sicher runter. Ich habe mit 64 positiv. Okay, gewesen. Also mit einer Mandibel auf der anderen Seite und sechs Beinen auf der anderen Seite, die Flügel irgendwie zusammenhältst in einer Gleitflugposition, die zum zweiten Mal an einem Tag abstürzt, aber sicher und sanft runtersegelt, darunter purzelt und neben einer älter aussehenden, die Fühler sind an mehreren Stellen abgeknickt, ein Bein ist verdreht, ein anderes ist verloren. Ein majestätisches Schauspiel, nicht wahr? Es hat so was Trauriges. Etwas so Erhabenes. Tink, tink, bzz, tink, tink. Redest du gerade über meine Flugkünste? Vielleicht ein Symbol für das Leben an sich. Wir streben immer nach dem, was uns am Ende vernichtet. Ach, doch vielleicht sind wir danach frei. Tink, tink, tink, bzz, bzz. Du musst Michelangelo sein. Ja, das bin ich. Hm. Ich habe mich hier inspirieren lassen und ein Gefühl für die Kunst wiedergefunden. Es ist mehr als nur das Errichten und das Bauen. Manchmal ist es auch das Zerstören, das schön sein kann. Ja, du wirst aber gebraucht, um jetzt zu bauen. Wer sagt das? Verneigt euch vor der Prinzessin! Tu, was er sagt! Nein, ich sag nicht! Komm ich nicht drauf! Marc Anton! Marc Anthony! Aus Krümel! Nun, ja. Ich glaube, er hat einen Schlaganfall! Die Königin Antipasti verlangt nach dir! Und es soll mich weswegen kümmern? Sie haben irgendwas von Reichtum erzählt. Ja, so viel Nektar, wie ihr trinken könnt. Alles, was ihr haben wollt. So viel Gold, wie ich mal essen kann. 1 Million Schmutzklumpen. Außerdem werde ich eure neue Muse sein. Ich. Post Jessica. Bedecke deine Blöße, Jessica. Gib mir ein... Du sollst noch nicht so viel sehen, du Schlingel. Gib mir ein... Was ist das? Das ist halt kein Instinkt irgendwie. Mut? Gib mir bitte eine Mutprobe tatsächlich. Ich erwarte viel Reichtum. Mit 34 geschafft. Okay. Ich habe den Rechte mir jetzt auch alle gebrochen. Okay. Ein Wochenendtrip nach Antwerpen. Der guckt sich an. Nun, ihr habt wahrlich eine interessante Form. Mit 1 Million Schmutzklumpen, sagt ihr. Da kann ich mir was Eigenes bauen, was Schickes. Um mich ganz zu zerstören. Um es dann vielleicht zu zerstören, ja. Ich glaube, es waren sogar 10 Millionen. Sie haben aber einen Gibbon getötet. Ich dachte, die wären ausgestorben. Außerdem haben wir ja die Giraffe gesehen. Das haben wir auch. Wir sind hier hingeflogen auf einem Kaninchen. Und jetzt treffen wir euch. Macht euch nicht lächerlich. Wir alle wissen, dass Kaninchen blutrünstige Bestien sind, die sich nicht fliegen lassen. Von euch vielleicht nicht. No. Sagt Michelangelo, warum seid ihr überhaupt hierher gekommen? Ich habe nach Inspiration gesucht, nach einer Muse vielleicht. Und sie wirft dir einen heißen Blick zu. Ich habe hier so viel gefunden. Sie haben mir viel gegeben, ich habe viel gelernt. Doch ich musste mich von ihren verkohlten Körpern ernähren. Das muss ich nicht unbedingt länger tun. Nun gut, nehmt mich mit, nehmt mich zurück. In euer Reich. Er ist verletzt, oder? Nee, er ist einfach nur alt anscheinend. Achso, du weißt, dass der mindestens 2 Wochen alt ist. Ja, einfacher gesagt als getan. Ich komme nicht nur wieder zurück. Wir müssen jetzt wieder zu Humboldt. Humboldt-Volpo. Nun, habt ihr... Humboldt kann nicht mehr fliegen. Habt ihr ein paar kräftige Kiefer? Dann kann ich uns vielleicht ein Boot bauen. Die kräftiges Kiefer. Natürlich! Das meine, wie wir hergekommen sind. Gib uns! Die fallen ja so rum. Nun, dann... Guck mal, ich hab sogar den Arm von ihm ein. Das ist tatsächlich Banksing. Wir sollten einen kurzen Schlummer einlegen. In meiner Behausung. Und am nächsten Morgen brechen wir auf in ein neues Reich, in ein neues Abenteuer. Ich gebaut aus gleichen Teilen. Gepäcker? Ja. Sie sind sehr weich und sehr flauschig. Ja, ja. Und er führt euch in eine abgelegene Ecke, wo er sich tatsächlich sehr kunstfähig erscheint. Auch eine Blattschneiderameise aus unterschiedlichen Blütenblättern, aus unterschiedlichen Blättern. Ein bisschen Rinde, ein bisschen Stöcker, sehr viel Speichel. Und sehr viele abgerissene Flügel von den Pilgerschmetterlingen. Eine kleine Behausung gebaut hat, die von innen gepolstert ist mit dem weißen, seidigen Fell, auf dem ihr auch geritten seid. Und freundliche Ameisen sind ihr immer willkommen. Teilt mit mir diesen Flausch und lasst uns am nächsten Morgen aufbrechen. Oh, das ist aber ganz schön dreckig bei Ihnen. Darf ich da mal ein bisschen aufräumen? Fühlt euch frei. Benehmen sich die Hühner immer so, wenn es Nacht wird? Oder ist es tagsüber auch so? Oh, bei Tag schlafen sie, nächtigen zwischen Rinde und Borke bei den Flechten. Das ist ziemlich gut für euch, nicht, dass sie sehen, dass ihr ein Haus aus ihren toten Kameraden gebaut habt. Ja, wieder mal. Sobald sie diese Lichtung betreten haben, ist ihr Blick allein auf ihr Heiligtum gerichtet. Ich habe eine alte Legende gehört von einer Mate und ihrer Mutter. Erzählt mir von dieser Legende. Ich will ja nicht Baumstringe. Ruf die Mate nach dem Kind. Werte, weiß ich auch. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Ja, die ruft und ruft mich heute. Manchmal glaube ich, ich kann sie hören. Kindlein, Kindlein. Nun lasst uns schlafen mit dieser wunderschönen Gute. Allerdings sollten wir eins nicht vergessen. Er klackert leise im Schlaf. Wir sind 6 tüchtige Ameisen und haben einen mächtigen Baumeister bei uns. Vielleicht ist hier der Punkt, wo wir unser neues Königreich gründen sollen. Jessicas Königreich. Wir könnten ihn auch entführen und ein Lesegeld erpressen. Ein Lösedreck. Ja, vielleicht könnten wir das tun, nachdem wir mein Königreich gebaut haben. Das geht nicht so schnell. Und dann könnten wir ihn zurückverkaufen. Welche Position würde ich denn einnehmen in Ihrem Königreich? Verräter! Frau Jessica! Verräter! Und nochmal nicht so schnell hier, junger Mann, ne? Beruhigen Sie sich, Junge. Pass auf, Jeep! Wir können ein paar spuckige mehr im Lieblim gebrauchen. Sei denn ihr wollt. Ich sag Verräter, ihr könnt doch nicht. Sagt ihr Haufen verraten! Also dann, ihr werdet alle Oberste, außer Jeep, wenn du dich noch weiter anstellst. Also gut, du bist der oberste Beschützer der Königin. Du sollst so viel Tau haben, wie du möchtest. Ist das jetzt nicht eh schön? Ja, aber dann wirst du noch besser bezahlt. Und du kannst den ganzen Tag schlafen, weil mir dann nichts mehr passiert, weil ich dann die Königin bin. Aber ihr habt doch gar kein Geld hier. Und was ist mit Money? Ich werde Money nie wieder sehen. Mach ich mal einen Diebel? Das ist okay, den holen wir nach. Unser Königreich wird viel besser als ihr Königreich. Dieser geflügelte Schurke. Er hat mir mein Herz. Hat an deinem Honig genascht und nie wieder zurückgerufen. Genau. Und so schmiedet ihr verräterische Pläne bis tief in die Nacht. Bis am nächsten Tag Michelangelo aufwacht und... Nun, lasst uns zur Küste gehen und dann... konstruiere ich uns ein Gefäß, das uns auf die andere Seite des Ozeans bringt und mich in den Dienst eurer Königin schafft. Ja! Aus gleichen Teilen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, wie sieht das aus, wenn wir einfach hier bleiben und wir bauen erstmal ein Haus und dann ein weiteres Haus und dann einen Bau und dann mehrere Baue und dann ein Königreich und dann sind wir das eigentliche Königreich und wir müssen gar nicht mehr gehen. Aber wie kommen wir von hier an Schmutzklumpen? Ohne Schmutzklumpen können wir keine stabile Währung schaffen. Nun? Und wie vermehren wir uns überhaupt? Ich bin die Prinzessin. Du siehst, wie jetzt eine Ader anfängt zu pulsieren. Und Jessica... Du siehst so ein kleines weißliches Objekt, das sich langsam aus ihrem Hinterleib presst. Ekelhaft! Das ist der Bruder, halt deine Schnauze! Schwächer. Das war ein furchtbares Endlich tut sich mir kund. Nun, Ihr wolltet Freiheit, ihr habt gesehen. Ich bin alt und ich habe meine Flügel schon verloren, doch mit so entzückenden Damen könnte ich mir vorstellen, einen neuen Bau zu gründen. Ekelhaft! Oh, da sind sicherlich Hindernisse, müssen überwunden werden, um im Endeffekt an das große Gut zu kommen. Und so legen wir den Mantel des Schweigens, was weiterhin in... Lieber Juchlerhaut! In einem Bau voller Motten-Leichenteile, während oben die Funze immer mal wieder an- und ausgeht. Sehen wir eine einzelne Ameise, wie sie sich mutig ein Blatt zusammenschneidet, einen kleinen Stock nimmt, mit Speichel ein kleines Blatt am Ende des Stockes und versucht, den großen Ozean alleine zu bezwingen. Während auf der Insel... Tanania... Jetzt heißt sie Jessica. Auf der Insel Tanania sich eine Usurpatorin erhebt. Ich bringe euch Krieg und Blut zurück aus Pöbel! Sie ist eine Fledermaus. Als von unten eine gigantische, geschuppte Kreatur auftaucht. Und. Schreib mich krank! Als eine Regenbogenforelle aus den Tiefen auftaucht. Ich konnte ihre Zehen. Echt Jeep! Jeep in die Tiefe gezogen wird und nun eine neue usurpatorische Kraft sich mit den vor etwas von Krieg und Zerstörung besessenen, aus Leichenteilen konstruierten Kriegsmaschinen des selten so sehr geforderten Kriegerarchitekten Michelangelos wird Krieg über die sieben Königreiche gebracht und das Banner Jessicas wird schon bald wehen. Hat er auch einen Bruder? Donatello? Plot Twist? Als Herrscherin nenne ich mich Thessalia. Und das ist das Prequel. Und dann an dieser Stelle danke ich euch dafür, dass ihr mit mir dieses kleine Abenteuer bestritten habt. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr es bis zu ihm schafft eigentlich. Echt? Ich dachte, wir lassen uns auf dem Weg ablenken. Deshalb ist das tatsächlich das Ende. Ihr habt einen neuen Haufen gegründet. Ihr seid gerade dabei. Jessica ist in der Brutkammer, die von euch beiden und unter der Zuhilfenahme von Michelangelo gebaut wurde, fleißig dabei, Drohnen und Arbeiterinnen rauszupressen, die von euch hingebungsvoll versorgt werden. Es gibt sehr viel Biomasse. Jeep ist Jona im Walfisch und wird an Land genutzt. Überdauert eine lange, für sie sehr lange Zeit und nährt sich. Kokon aus Honig, ey. Genau. Nährt sich von ihren eigenen Honigvorräten und wird irgendwann auf der anderen Seite des großen Ozeans an Land gerotzt, wo sie verklebt und beschleimt, sich langsam aber sicher auf den langen Nachhauseweg macht. Ja, und an dieser Stelle beenden wir einen kleinen Ausflug in die Welt von Endzeit. Regelfeedback an dieser Stelle. Ich will erstmal gerne Rundenfeedback geben, weil ich das tatsächlich ziemlich krass fand. Dieses ganze behinderte Insektenzeugs war echt. Das war sehr gut. Behindert ist hier liebevoll gemeint. Ich habe auch die ganze Zeit halt nicht gepeilt, was passiert, bis die Motten. Bei den Motten war es dann so, ja, okay, was können sie anbeten? Da gibt es eigentlich nur eine Sache. Bis dahin, sehr. Ja, ich denke mir halt, daraus besteht halt ein Großteil des Spaßes, so diese Sachen, die man halt mit Insekten irgendwie verbindet, diese kleinen Tüte reinzupacken. Dass du Marienkäfer so gestalt, dargestellt hast, wie sie sind, nämlich riesige fliegende, stinkende Arschlöcher. Ich musste ein bisschen lachen bei der Einführung, als du das erzählt hast, dass das eine große furchtbare Kraft war, dachte ich so, das wäre so ein Rasenmäher, wäre wie witzig. Und dann war es ein blöder Rasenmäher. Was wäre eigentlich über der Mauer gewesen? Über der Mauer, das darf ich nicht verraten. Eine Schwalbe. Tatsächlich, es wäre ein Schwalbennest dran gewesen. Ja. Upsi. Regelfeedback. Just for Laughs. Eigentlich cool. Es ist ein ziemlich einfaches, effektives System, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat. Ich finde das Entwicklungsding ziemlich nice. Das dass du bei jeder Probe so ein bisschen auch die Chance hast. So, das ist natürlich, Gegenstände sind wir jetzt heute nicht zugekommen. Ich habe da aber ein paar Sachen gelesen, die irgendwie ganz nice klingen. Ich meine, jeder mag es ja zu looten. Und zu leveln. Ansonsten, man muss, glaube ich, ein bisschen reinkommen. So. Also dieses, ab und zu ist es halt ein bisschen kompliziert. 1 wie 10 plus 10 durch. Ja, es ist so eine mathematische Formelei, so ab und zu. Also ja, aber ich denke, wenn man die drauf simpel hat, dann... Allerdings wird man besser im Kopf rechnen, wenn man dieses Spiel spielt. Aber auch wenn man sich eine Runde, man kennt dann seine Werte. Also für mich war es immer relativ einfach. Ich habe halt 1 auf 90, das andere auf 50, also das ist dann easy. Das, was ich da halt noch sehe, ist eben, das finde ich auch sehr, sehr geil, dass der Schaden auf deine Attribute gerechnet wird. Mhm. Gut, das Rechnen wird komplizierter, wenn du plötzlich irgendwie noch 74 Stärke hast zum Beispiel. Aber das finde ich halt echt cool, dass wenn du getroffen wirst, auch weniger effektiv bist. Also da habe ich übrigens einen kleinen Fehler gemacht, wie ich in der Pause gemerkt habe. Ja. Der Gegner bestimmt nämlich, auf welches Attribut der Schaden geht. Und insofern tut ihr das auch. Ihr sagt dann wahrscheinlich, also wenn ich das jetzt richtig abstrahiere, dass ihr bei dem Gegner, gegen den ihr kämpft, wahrscheinlich dann auch sagen könnt, okay, ich würde gerne mit meinen 30 seine Geschicklichkeit krippeln. Interessant. Bin ich mir aber nicht sicher, ob das so müsste ja eigentlich, wenn das Hitpoint-System ist, so warum sollten Gegner eine Lebensleiste haben und ihr nicht? Und das macht es natürlich viel taktischer. Das habe ich überlesen, das habe ich gerade im Chat gesehen und dann in der zweiten Hälfte gab es auch keinen wirklichen Kampf mehr. Aber das, finde ich, ist nochmal eigentlich ein ziemlich geiler Twist, wenn du dann weißt, okay, der Gegner, der ist halt besonders stark, okay, dann versuchen wir ihm jetzt halt erstmal mit 3 Attacken halt seine Stärke zu klauen und dann mal schauen. Oder wir sorgen dafür, dass er sich noch schlechter verteidigen kann. Genau, indem wir die Geschicklichkeit noch weiter senken. Genau. Es ist natürlich so ein bisschen zweischneidiges Schwert, so, weil der Kampf wird halt, also klar, es wird halt irgendwie immer spannender so, aber es wird halt auch irgendwie mit zunehmender Dauer halt auch irgendwie immer schwieriger. So, also es ist halt wie nicht halt irgendwie... Ist, ne? Ja, also wenn man, also jetzt wenn man als Referenzwert so, also wenn wir irgendwie in der Kampagne bei D&D halt kämpfen, merken wir so, okay, wir sind jetzt angeschlagen, wir müssen halt überlegen, ob wir heilen oder halt weiter irgendwie voll Force gehen so. Und hier ist es dann halt so, okay, du kannst jetzt nahezu nichts mehr machen. So, also naja, ihr habt Keep! Ja, wir haben Keep. Ja, der hat richtig gut rumgerotzt. Ich meine, solange man nicht unter 39 fällt, ist jetzt... Ja, ja. Okay. Einmal habe ich nicht der, auch nicht der geringste Wert ist vom Ding. Du kannst ja unter 39 nicht kommen. Das finde ich okay. Also ich finde halt im Vergleich zu dem schwarzen Auge, hat es dann doch, dadurch, dass du weitaus höhere Attribute hast, doch deutlich mehr Pep. Damit du dich einfach 20 Runden lang einfach nicht triffst. Was ich halt interessant finde, ist dadurch, dass die HP dann, also die HP praktisch die Attribute sind und natürlich, du kannst sie theoretisch beliebig hoch steigern, aber es macht halt keinen Sinn. Jetzt einem Gegner praktisch einen Kraftwert über 150, also musst du dann halt irgendwann machen, weil sonst hätte ich, also der hatte jetzt einen Kraftwert von 90, nehmen wir mal an, der 1000-Füßler so. Und wenn ihr jetzt, jeder von euch einmal einen Angriff gegen ihn gequackt habt und dann alle gesagt habt, auf Kraft, dann hat er halt keine Kraft mehr. So, das heißt, das macht es halt natürlich auch nochmal interessant. Dann musst du ihm halt irgendwie 400 Kraft geben. So, denke ich, also das ist jetzt mein Designgedanke. Weil sonst macht er doch überhaupt keinen Schaden mehr irgendwann. weil er sich nicht mehr wehren kann, weil er halt dann auf 0 Kraft kommt. Das heißt, seine Angriffe treffen aber automatisch. Naja, wenn es nicht unter 39 geht. 39 ist Tiefstwert. Mhm. Aber wie stirbt er dann? Wenn alle Werte auf 39 sind. Wenn alle Werte auf 39 sind. Außer Mut, der ist nicht reduzierbar. Ja gut, dann... Ja, dann hat man es halt, aber wie du sagst, dann hat man es halt am Ende mit echt so einem Volkskrüppel zu tun. Wenn ja, aber das ist ein interessantes Element, finde ich. Aber es ist halt so, so ich ja, meine, wenn du einer Spinne sieben Beine abbeißt, kannst du halt auch halt nicht mehr so viel machen. Ja, das denke, also es ist halt so ein bisschen in den Regeln steht halt, das kann halt, also wenn du auf 39 kommst, wird der Wert erstmal eingefroren und kann halt erst, glaube ich, durch Heilung oder ich glaube nicht erst durch Resten halt wieder auf 40 geheilt werden, irgendwie so. Und es ist halt, wenn du halt gerade am Anfang des Kampfes irgendwie, also wenn ich als Söldner zum Beispiel irgendwie einen 40er-Hit oder so einstecke, oder weil die haben auch tendenziell ganz schön draufgehauen, die Viecher, dann bin ich halt wirklich komplett useless für den Kampf einfach so. Und es ist so, also ich find's auch spannend, ist jetzt nicht so meine Präferenz, weil es so ein bisschen, es macht es so ein bisschen undynamisch. Weil wie du sagst, so, da hast du halt jemanden, der halt in der ersten Runde irgendwie gekrüppelt ist und dann ist er einfach da, aber er kann nichts machen, weil er wird nichts treffen. Ich frag mich halt eine Sache. Und zwar, wenn jetzt mein Wert irgendwie 43 ist und ich bekomme 14 Trefferpunkte, muss ich dann ein Teil davon abgezogen, ein Teil von dem anderen? Ja, oder du musst es dann, ich glaube, du kannst es auf 9 und musst es auf 39 und den Rest von einem anderen Attribut runterpacken. Das bestimmt aber auch. Aber ich glaube, du hast schon auf eine gewisse Art und Weise recht. Würde ich bei einer langen Kampagne oder so, würde ich das beanstanden, aber es ist ja ein Pocketspiel vom Ding für zwei der Runden. Du spielst ja jetzt, also bestimmt gibt es Leute, die das machen, aber du spielst ja jetzt grundsätzlich keine 3 Jahre lange Kampagne. Es ist ja auch noch nicht die endgültige Version. Also ja. Es wird nochmal eine andere Regelversion geben. Und wer weiß, wie es da ist. Also. Eben, genau. Und gönnt euch diese sweeten Updates. Genau. Ja? Also ja, Fazit würde ich sagen, ich meine, wir haben eine Pocket-Runde für ein Pocket-Regelwerk gemacht. Und zwar, es hat Spaß gemacht. Das super, ja. Was ich auch schön finde an dem Regelwerk ist, also ihr werdet es euch wahrscheinlich angeguckt haben inzwischen, weil Marc ja auch den Link gepostet hat. Das Artwork ist halt auch echt schön. Ja. Deshalb, also es ist echt dafür richtig aufwendig, schön gemacht. Also ja, ich finde, es erfüllt wirklich so diesen Zweck, hey, kurzes Regelwerk, coole Welt dafür, also dafür, dass es so ein kurzes Regelwerk ist, echt extensive, das Ganze. Sehr viel Background-Kram. Sehr viel Background-Kram, mit dem man sich beschäftigen kann und wo man halt seinen Shit rausbauen kann. Also ich finde die Idee von den Hummeltaxis, so, die kommt nicht von mir. Finde ich ziemlich cool und ich habe auch was gesehen mit dann richtig einem Fahrplan, wo sie wann wie sind und dann musst du drauf würfeln, ob sie gerade verfügbar sind, musst gerade würfeln, welche Art von Hummeltaxis. Es gibt dann die Frachttaxis, es gibt die Luxustaxis, es gibt die mit Essen, es gibt die Schmuggeltaxis, auf denen ihr dann auch verbotene Ware mitnehmen könnt und die lassen euch dann auch unterwegs raus und nicht erst an den Haltestellen. Haben die Luxusbienen auch noch so ein N64 eingebaut? Oder? Kannst du die fragen. So. Luxus-Hummel. Also es ist N64. Es ist es ist halt mega liebevoll und dafür der Writer und Creator in mir blüht halt einfach sehr auf. Und es hat auch heute mir sehr einfach gefallen, dieses Abenteuer zu schreiben, weil es gibt halt diese Stereotypen so und es macht halt Spaß, die zu bedienen. Ja, ganz einfach, weil also End-Movie halt, ne? Ja, yeah, genau. Also das große Krabbeln, Buglife. Ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, ich habe gestern den Angry Birds Film gesehen. Der ist witzig. Ich fand den tatsächlich witzig. Ich finde, er sollte nicht ab 6 freigegeben sein. Aber das auch. Aber er ist witzig. Es gibt diese Stelle, wo da so zwei Vogelkinder sind und die gehen zu ihrer Mutter, um so ihre Schultüte zu bekommen und sie kaut halt dieses Abendurch und kotzt ihnen in diese Tüten rein. Das sind echt gute, also tatsächlich gute Gags war. Jedenfalls, Endzeit. Das ist auch einfach eine schöne Abwechslung, mal eine Ameise zu spielen im Vergleich zu einfach sonst ich halt schwertschwingenden Ameisen. Ja, oder halt ein Sentient Swarm of Ants, wenn man Bock hat, in der normalen. Also das, Ants? Also was ich so ein bisschen lustig fand, ist so, dass das Wonder, dieser Moment, wenn wir irgendwas sehen, und klar, wir wissen halt, was es ist, aber sozusagen so... Wow. Aus der Perspektive einfach. Das ist irgendwie, also... Ich denke auch, dass das halt das Ding ist, ist halt die Frage, wie lange sich das hält. So, weil beim 10. Mal sagst du dann halt nicht mehr wow, sondern okay, das ist jetzt ein Stuhl. Okay, das ist jetzt ein Müll. Ja, okay, natürlich. Das ist jetzt... Und ich weiß... Ja, aber das ist ja das Coole, dadurch, dass das eine verlassene Müllhalde ist, irgendwie in der Postapokalypse. Alles da sein. Ja. Alles, und dann sind das alles so Artefakte. Und es kann halt alles Mögliche sein, irgendwie. Ich mag das ja. Dich als DM vom Ding dann auszutoben und so skurrile Beschreibungen für so alltägliche Sachen zu liefern, bis die Leute es dann peilen. Ja. Das glaube ich ist halt schön. Zum Beispiel jetzt in dem Regelwerk, zum Beispiel, oder halt Knusper ist wie in einem umgefallenen Snackautomaten errichtet worden. So. Und ich habe es gelesen und ich habe nicht geplant, wo das war. Das war halt irgendwie metallener Körper und glänzende Tüten das und so weiter. Das ging mir beim Küngenreich Trommel kurz. So, und ich war halt... Waschmaschine. Und ich war halt so, hä, what? Okay, und ich habe halt an alles gedacht. Ich dachte irgendwie vielleicht irgendwie so ein Delikatessen... Geschäft, Suppentopf, what? Und dann habe ich halt, den Herrn Autoren selber angeschrieben, die ihn halt gefragt, hier, was sonst damit aussieht, ich bin wahrscheinlich ein Vollidiot. Und er so, ja, das ist ein umgefallener Snackautomat. Ich so, aha! Und das ist halt geil, so selbst beim selber machen stolpert man halt über diese Dinge. Und ich bin ja eh ein großer Freund davon, so kleine Referenzen in den Namen, in den Orten, in sonst was einzubauen. Und das ist halt auch, das bietet dir halt so viel Möglichkeit, einfach Hans rauszuhauen. Ja. Das ist auch ein schöner Moment, so mal zu gucken, so was sind so Allies von Arbeit, also als wir da auf Flauschepobo unterwegs waren und diese Mücken kamen, habe ich zuerst gedacht, so, okay, sind das halt wirklich Leute, die dich nach Geld anbetteln oder diese Leute, die dann irgendwie, wenn die dich an der Ampel irgendwie abpassen, dir dein Auto zerkratzen, wenn du ihnen keine Kohle gibst. So, ich habe gesagt, so, ich nehme einfach so ein Ding und schmeiß das einfach gegen den Kopf, damit er weg ist, aber trotzdem seine Kohle hat. So, also ich dachte so, auf den Rücken springen und ihn zerbeißen. Weil ich dachte auch so, okay, auf den Rücken springen und zerbeißen. Ich meine, Digga, wie viel Stress passiert da jetzt, wenn wir jetzt, weil wir auch unterwegs sind. Ja, wir sind halt in der Luft. Ja, ist halt wie wenn du, so, durch, weiß nicht, wenn du durch Jenfeld fährst, weißt du halt auch nicht. Was gibt keinen Sinn. Ich komme von da, ich darf das sagen. Also, mir hat es gut gefallen. Das Regelwerk ist dabei. Ist einfach in deinem Kleingeldsack. Ich bin gespannt, was es da noch so an Ausrüstung gibt. Zum Beispiel, das auf jeden Fall. An Mechaniken, was den Ameisenbau an. Ich bin gespannt, ob es einen Plan gibt. Das wäre mein Traum. Ein Plan von einem Ameisenhügel. Ja. Ich bin tatsächlich fast am interessiertesten daran, was noch aus den Klassen gemacht wird. Weil im Endeffekt, man hat jetzt drei Klassen, spielen sich alle gut. Jetzt, ich habe heute ja die Klasse gespielt, die Leon selbst geschrieben hat. Aber da gibt es halt noch viele, so Drohnen oder sowas zum Beispiel. Jäger gibt es gerade noch eine Entwicklung. Ich gerade, ne? Wird drüber nachgedacht. Und es gibt halt tausende Möglichkeiten. Also nicht, dass mir jetzt gerade aus dem Stegreif hier einfallen. Also es gibt bestimmt tausend Möglichkeiten. Wir hatten ja sozusagen eine auf Instinkt basierende, eine auf Geschicklichkeit, eine auf Kraft und dann war die Prinzessin auf Mut basierend. Klar. Und das ist dann noch interessant. Ja, dann kann man über Rassen irgendwann nachdenken. Und dann können wir vielleicht noch und das ist halt einfach, das ist halt, wenn du das, den Topf aufmachst, dann quillst du ja über. Ja, aber Rassen bin ich so ein bisschen, also ich fand es halt cool, dass wir heute gesagt haben, welche Sorte wir quasi sind. Aber es würde ich gar nicht zu sehr, also das, wenn man über Rassen nachdenkt, würde ich es nicht an diese Art von Rassen festmachen. Sondern du wirst bei Ameisen bleiben. Weil man wirklich nur Ameisen, also dann nicht sagen, irgendwie, das gibt dann halt irgendwie halt eben Feuerameisen oder Bulldoggen, sondern einfach, was ist dann so ein bisschen, es ist einfach was nur in der Fantasie so passiert. Und das aber an weltliche Rassen anzulehnen, finde ich, nimmt so ein bisschen so den... Nee, ich meine mit Rassen in Hinsicht von, dann kannst du halt eine Gottesanbeterin spielen. Ach so. Oder ich hätte zum Beispiel total gerne Kakerlake gespielt. Also quasi... Ey, ich kann nicht sterben. Ja, genau. Willst du machen, auf mich rauftreten? hätten wir dich von dem Eichhörnchen dann überhaupt noch weggekriegt? Nee. Und so, Boys... Haut rein! Hier bleibe ich! Ich hatte schon Angst, dass ihr in dem Eichhörnchen gegen irgendwelche Maden und so ein Scheiß kämpfen müsst. Das dachte ich auch, als die Erde gebebt hat, dachte ich so, scheiße, das waren die Maden. Boing, boing, das waren die Flöhe. Ich dachte, dass das ein Vogel wäre. Oh, das wäre auch gut. Ich dachte, der so, bam, bam, du hast so gesagt, gebogene Beine und ich dachte, das wären so. Ich hab mir an Heuschrecken gedacht. Vogelmann. Gibt's auch, ja. Nee, aber Flöhe haben ja auch dieses. Und dann dachte ich. Also diese behindert gebogenen Vogelbeine und das gleiche. Ja, so. Wie hieß er noch? Das große Krabbeln. Genau. Habt ihr den gesehen? Mhm. Ja. Im Film, als der eine Vogel da ankommt, als er diese Heuschrecke isst. Ja. Ich dachte, bei Heuschrecken wären wir tot gewesen. Weil die halt übel sind. Ja. Aber ich wollte jetzt, wie gesagt, nicht die krassesten Viecher rausholen. Tausend Füße, nicht die krassesten Viecher raushauen. Alter, das war richtig wild. Vielleicht war es nur ein 100 Füßer. Das waren 1000 Füßer. Aber gut mitgedacht. Nee, ja, aber ich weiß nicht, wenn man mit Säugetieren anfängt, so dann... 1000 oder Vögel. Säugetiere haben halt so Drachenniveau. Ja, exakt. Also was willst du, eine Fledermaus ist halt ein fucking Drache. Egal, was du für eine Ameise bist, du kannst diese Fledermaus nicht umfangen. Ja, aber dann ist halt immer eine... Alles, was sich auf dem Boden Also wenn du eine Bullet Ant bist und du kriegst einen Biss an das Viech, das leidet. Ja, aber das... Es leidet sein Leben. Ja, sure, aber... Schmerzhaftester Stich im Tierreich. Das ist zum Beispiel, das wäre auch nochmal eine interessante Sache, so, weil es ist ja... halt alles irgendwie auf dem Boden, es gibt ja nicht unmittelbar Fernkampf, ob es da halt eine Erweiterung gibt. Also was passiert, wenn, weil nee, es gibt ja Bienen und Hummeln werden sich nicht auf den Boden setzen und sagen, so, ich kämpfe jetzt mit euch. Ja. So, was, ob es da ein Workaround gibt, ob man irgendwie, ob es dann Klassen gibt, die irgendwie schießen oder naja, also spucken können. Naja, muss halt so eine Säure-Ameise, ne? Genau. Okay. Der Spucke. Ich habe ja ehrlich gesagt mit so einem Horrorabenteuer gerechnet, mit Schimmelpilzen und sowas. Fand ich Gehirn zum Jahr. Ach, hier mit diesem. Mit dem die muss ich auch denken, als es so hochklettern ging und sowas. Ja, ja. habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich wollte so ein bisschen eher dieses Märchenhafte, die Welt ist zauberhaft und Glühwürmchen ja, und danke der Abendchor und ha. Es gibt ja auch diesen gelben Schleim im Dschungel, den Elefanten essen, oder werden sie so irgendwie so 3 Tage von den Krokodilen, dann kacken die den wieder aus. Der Schleim ist halt so, ah, jetzt bin ich hier, korrekt. Das ist, was ich mache. Ja, also, es bietet halt auch so viel, das hatten wir auch schon mal gesagt, aber ey, weiß ich nicht, in so einen Falltürspinnenbau reinkrabbeln, yeah. So, es gibt wenig Gruseligeres. Oder, ja, ne, oder halt dann so eine Bienenwabe mal erkunden, oder halt... Boah, das ist halt in so einem Spinnnetz ist halt jeder Schritt quasi ja. Geschicklichkeitswurf. Und das ist halt, da gibt's halt so unendlich, wir haben, ich habe mich heute mit einem Kumpel von mir drüber unterhalten, und der hat halt gesagt, das Geile ist, du kannst halt komplett auf Magie oder so verzichten, weil Tiere ja. Halt so abgefahrene Scheiße können, dass Magie ja, halt stimmt. Überhaupt, also wenn du halt so Bombardierkäfer denkst, wenn du an diese Schützenfische ja. Denkst, so, wenn du an sonst irgendwie was denkst, was bei Tieren alles gibt abgeht, womit diesen, man euch konfrontieren diesen könnte. Diesen Käfer, der so schnell laufen kann, dass er selber Probleme mit der Wahrnehmung bekommt. Wow. Ja, das ist so, in der Entsprechung, in der Größe eines Menschen würde der Mensch irgendwie 450 km/h schnell rennen. Und das ist so, dass die Nervenbahnen Probleme haben, die visuellen Informationen zu verarbeiten. So, dass er irgendwie so halb blind ist. Das ist ja weil er so scharf. Leopardenkäfer vielleicht? Das sagt mir tatsächlich sagen, ich finde die 2 verrücktesten Viecher, die es einfach gibt, sind der Mantis Shrimp oder der Pistol Shrimp. Der Mantis Shrimp, dieses Viecher so schnell boxt, dass es Scheiben kaputt machen kann und so. Der ja. Pistol Shrimp, der diese Cavitation Bubble Cheese, der 4000 die Oberfläche der Sonne einfach als Temperatur hat und dann ja. Implodiert und einfach. Guckt euch True Facts an. Hat True Facts. Gebt euch die True Facts. That's how the octopus do. Because he's so mushy. The sea cucumber has a fish in its butt. Win-win. Wir schweifen ab, das ist der Moment für euch abzuschalten. Wir danken euch für die Leute, die zugeguckt haben. Wir danken allen Leuten, die zugehört haben. Wir entschuldigen uns bei allen Podcast-Hörern, wie immer eigentlich. Auch für das Geschehen. Allerdings habe ich gehört, dass unser Podcast gar nicht so schlimm anzuhören sei, wie ich immer annehme. Also können wir das zumindest positiv annehmen. Stimmt. Ja, wir sehen uns Sonntag schon wieder. Ich freue mich auf Sonntag. Schaltet ein. Ich habe Sonntagsfetzerei. Ja, Sonntag ist mal gucken, was Sonntag Explorers ist. Explorers-Pack. Ne? Seid dabei. ja. Und dann, Dienstag. Dienstag geht's weiter und Hydra. Es geht weiter. Wir hauen einfach raus. Wir haben Bock, wir haben Spaß. Wir haben, glaube ich, so ein bisschen unseren Rhythmus, unser Tempo gefunden. Und wir machen jetzt einfach immer mehr. Und ihr werdet einfach immer mehr. Und es wird einfach großartig. Falls ihr Amazon Prime-Kunde seid. Wow. Ja, nein, wirklich. Sag es. Könnt ihr uns abonnieren. Ihr bezahlt nichts. Wir bekommen 2,50 Euro pro Abo. Das nennt sich nämlich Twitch Prime. Und das wäre super cool, weil ihr uns helfen könnt, den Channel noch weiter auszubauen. Wenn ich habe heute tatsächlich eine Anschrift bekommen von einem lieben Kerl. Aus Wien, der einen von unseren Bechern gekauft hat. Ich würde auch sagen, wenn genug Leute zusammenkommen, um diese Becher zu kaufen, kann ich nochmal welche in Auftrag geben. Die sind nämlich so in Kleinstserie hergestellt worden, also 3 Stück. Und falls ihr noch weitere Becher mit dem Explorers Pack Logo kaufen wollt oder ich würde noch andere Designs anbieten mit der Zeit, dann sagt mir Bescheid. Akt. Henne-Akt einfach nur. Ja, mal ich persönlich. Kann ich auch. Montag verkatert, Sonntagmorgen. Und genau, schreibt uns eine PN auf schreibt uns eine PN auf Facebook. Behaltet Endzeit im Auge. Ja, wir werden es auch tun. Vielleicht machen wir nochmal, wenn es irgendwie eine neue Edition gibt. Oder halt machen wir gerne nochmal. Ich empfehle eine vernünftige Kickstarter-Kampagne, da kommt bestimmt was zusammen, kann ich mir nicht vorstellen. Tatsächlich. Und, dass das nicht funktioniert. Ja, macht's gut. Schöne Woche.